Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Review-Formats. Ja, ich habe gesagt guten Morgen, wobei, wenn ich die Show jetzt Revue passiere und prognostiziere, wann die Review erscheint, wird es wohl nicht mehr morgen sein, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es morgens und weil heute alles ein bisschen anders ist als sonst, habe ich auch die Ansage ein bisschen angepasst deswegen. Also wie gesagt, falls ihr sie relativ früh noch hört, ist es morgen, vielleicht hört ihr sie ja auch erst am Montag morgen, dann passt es auch. Fakt ist, wir nehmen auf am Sonntag morgen. Das haben Chris und ich spontan entschieden. Ja, wir wussten, dass wir uns die Series am Sonntag angucken würden. Wir wussten nicht, ob wir zeitlich es so eingerichtet bekommen, auch eine Review gleich zu machen. Und es hat aber geklappt. Chris und ich sind gefühlt aus dem Bett gefallen. Ich habe mit der Series angefangen heute um 6.30 Uhr. Ich weiß nicht, ich war wach, habe dann ein bisschen Sport gemacht und mich dann gleich an die Series gesetzt. Und unser Chris war auch relativ schnell dabei. Der wollte da wohl auch nicht zurückstehen. Und nun sind wir beide um kurz nach 10 ungefähr fertig geworden und nehmen dann auch entsprechend auf. Ja, da frage ich doch gleich mal, Chris, wieso bist du denn auch so früh aus dem Bett gefallen heute? Ja, der Hype um die Series hat mich nicht schlafen lassen, tatsächlich. Nee, also zunächst mal auch von mir einen guten Morgen. Eine ganz frische Ausgabe quasi. Erinnert mich ein bisschen wie beim Bäcker. Also das ist wirklich die dampft noch, die Review hier. Ich habe tatsächlich mir gestern, nachdem ich auch in unserem Gruppenchat gelesen habe, dass die Series um Mitternacht beginnt, habe ich mir gedacht, okay, ich werde schon mal das Wargames-Match, das erste, weil ich bin davon ausgegangen, dass eines, das diese Show eröffnen wird, bringe ich hinter mir und dann kann ich ein Stündchen länger schlafen und stehe dann ja doch zeitlich auf, um das mir anzusehen, damit die Review kommt, weil irgendwie hatte ich große Lust, mit dir drüber zu sprechen und deswegen war die Motivation auch sehr groß, da halbwegs früh aufzustehen. Also ich glaube, ich war um 7:30 wach und habe dann direkt weitergemacht mit dem zweiten Match, also deswegen, ich hatte schon einen kleinen Vorsprung, nachdem ich die erste Stunde live gesehen habe. Ah, das erklärt natürlich dann, dass du etwas später zwar angefangen bist, aber trotzdem zeitlich dann auch fertig warst, weil du ja das gefühlt erste Match schon in den Knochen hattest. Ja, die Series ist jetzt vorbei und Chris und ich haben überlegt, wie machen wir es am besten und wir machen es diesmal einfach so, dass wir gleich in die Matchcard reingehen. Kein, sag ich mal, Vorab-Eindruck, das machen wir ja sonst immer. Und können wir auch künftig sehr gerne wieder so machen. Aber irgendwie habe ich heute so diese Frische bei der Review, dass ich sage, komm, wir machen hier gar nicht viel Worte, sondern gehen gleich rein in die Show. Und es ging los mit dem, ja, man glaubt es nicht, es ging los mit dem Opener. Aber interessant war eher, welches Match der Opener war. Und es war das Mädels-Match. Und als ich das gesehen habe, war mein allererster Gedanke, ja, das ist gut. Das ist genau richtig. Packt die Mädels raus. Die Crowd ist noch frisch. Sie ist, sag ich mal, wohlwollend und gehypt drauf. Und dann ist so ein Mädels-Match, finde ich, ein ganz guter Gradmesser. Wenn die Crowd gut drauf ist und die Mädels gut performen, also ich meine Mädels überhaupt nicht jetzt irgendwie abfällig oder so. Ich sage ja auch Jungs, wenn die Herren dann dran sind. Wenn die Mädels dann einen guten Tag haben und gut performen, dann hast du schon mal einen guten Einstieg in die Show, ist besser, als wenn du es irgendwie in die Mitte der Card packst und wenn es dann nicht funktioniert, dann hast du echt Probleme, die Show noch wieder zu retten und die Crowd dann wieder mitzukriegen. Insofern fand ich es eigentlich richtig gut, dass man tatsächlich die Damen in das erste Match gesetzt hat, das Opening Match. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, das finde ich immer am spannendsten, oder nicht am spannendsten, aber ich finde es immer sehr interessant bei den Wargames-Matches, wie die Entrance dann funktioniert und wie die Fans drauf reagieren. Man ist hier interessanterweise mit den Faces zuerst an den Start gegangen und hat rausgebracht, das ist immer eine Bombenbank eigentlich, Bianca Belair, die hat auch gut funktioniert. Naomi deutlich weniger Pops, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Io Sky hatte etwas mehr als Naomi. Bayley relativ fad, was die Fanreaktion bei der Entrances angeht. Und Rhea war tatsächlich dann der große Star. Als dann von den Faces klar war, wer an den Ring geht, dachte ich, auch das ist eine gute Entscheidung. Es war nämlich Bayley. Und wenn du Bayley da als die erste in das Wargames-Match packst, dann hast du eben, sag ich mal, Routine, Sicherheit, wrestlerisches Können, damit kannst du eben durchgehen. Und dann kamen die Heels an den Ring. Und das war, da war vieles für mich interessant. Also Nia Jax kam als Erste raus, zu, sag ich mal, ordentlichen Heel-Reaktionen. Dann Candice LeRae zu gefühlt gar keinen Reaktionen. Tiffany Stratton deutlich mehr als Candice, aber wirkt auch schon so ein bisschen am Faden. Aber wir sagten ja, Tiffany ist sowieso in so einem, ja, wie soll ich sagen, im Fegefeuer zwischen Himmel und zwischen Hölle. Man weiß jetzt nicht, wo die Weichen bei ihr hingehen. Und eine Sache, da würde ich auch mit Chris deine Mutter drüber sprechen, ist mir hier wieder tierisch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt irgendwann mal bei der Entrance aufgehört hat, auf ihre imaginäre Armbanduhr zu zeigen. Das schlachtet sie ja mittlerweile dergestalt aus, dass es einigen vielleicht schon auf den Keks gehen könnte. Wir haben das Thema ja schon mehrfach am Wickel gehabt, Tiffany und das Ausschlachten ihres Gimmicks. Können wir drüber reden. So, Raquel Rodriguez kam dann gleich mit Liv Morgan zusammen raus und die Reaktionen waren da auch eher überschaubar von den Fans. War ich auch überrascht. Ich dachte, da wird ein bisschen mehr kommen. Dominik war gar nicht zu sehen. Und mein erster großer Schock kam dann, als bei den Damen Nia Jax als Erste in den Käfig gegangen ist, wo ich dachte, meine Güte, gut, Bayley in Ordnung, aber Bayley und Nia Jax hatten nun auch schon ein nicht wirklich überragendes Titelmatch vor nicht allzu langer Zeit. Und Nia Jax hätte ich jetzt tatsächlich gefühlt mal so als Letzte oder Vorletzte gebracht, weil sie ja nun auch nicht immer die bombensicherste ist. So, und dann ging das Match los. Ich gehe jetzt hier nicht die komplette, ich habe ja schon die Entrances jetzt, sag ich mal, ausführlich kurz hier gewürdigt, aber ich möchte jetzt nicht sagen, wer dann wann, wie, wo reingegangen ist. Das kann man ja nachlesen und im Zweifel habt ihr es sowieso vielleicht auch schon gesehen. Aber was mir bei diesem Match aufgefallen ist, ich fasse das mal kurz zusammen und dann können Chris und ich die Highlights oder die Lowlights oder die prägenden Aspekte rausnehmen. Ich glaube, das ist besser. Was mir bei diesem Match aufgefallen ist, war, also Chris und ich haben im Vorfeld gesagt, es kann hier wirklich übel nach hinten losgehen. Vielleicht reißen sie auch die Show, retten sie die Show oder stehlen die Show oder reißen die Hütte ab. So müsste man es dann wohl ausdrücken. Und wir wussten nicht so genau, wie es ausgeht. Wir waren eher zurückhaltend bei diesem Match. Auch was Storytelling angeht, waren wir ja sehr zurückhaltend. Und wenn ich jetzt das Match mir angucke, im Rückblick, würde ich sagen, es ist irgendwo dazwischen gewesen. Also positiv, sie waren echt engagiert, sehr intensiv. Insbesondere Tiffany wollte sich da natürlich überhaupt keine Blöße geben. Io gibt sowieso immer alles, aber es war unglaublich botschig. Also die Abstimmung stimmte stellenweise wirklich, also nicht nur einmal, sondern mehrfach stimmte sie nicht. Der Doppel-Move, wo Nia durch den Tisch gegangen ist. Ich habe nur gedacht, Gott sei Dank, also wenn ihr euch die Sache mal in Wiederholung anguckt, ich habe gesagt, Gott sei Dank hat sie mit ihren Händen sich hinten am Genick festgehalten. Denn der Spot ging auch nicht wirklich durch den Tisch. Nia ist eigentlich nur so ein bisschen mit dem hinteren Ende des Körpers auf den Tisch geknallt und mit Nacken- und Schulterbereich ist sie voll auf die auf den Ring geknallt. Und hätte sie da nicht souverän ihr Genick, sag ich mal, festgehalten, hätte der Kopf auch mit voller Wucht auf den Ringboden knallen können. Das ging nach hinten los. Ich weiß nicht, welchen Spot da Io mit wem verbotscht hat, wo eigentlich diese super Powerbomb da hätte kommen sollen, wo sie, mit wem war das, Chris? Sag mal, mit wem hat sie diesen Spot gemacht, wo sie am Ring klebte? Dann war das sogar Tiffany, ich weiß gar nicht. Und dann ist Io runtergehüpft und wollte sie greifen, hat aber auch daneben gegriffen und dann mussten sie improvisieren. Bayley und Nia hatten zu Anfang auch Abstimmung. Also ich habe jetzt nur drei Aspekte genannt. Vielleicht wisst ihr auch genau, welche drei Moves ich meine. Man könnte hier noch deutlich mehr aufzählen. Also das war hier, gegen Ende war es übrigens, fand ich ziemlich gut sogar, was das Match angeht. Aber die Botschlastigkeit war krass. Die Mädels wussten auch teilweise gar nicht, welche Story sie im Ring erzählen sollten. Finde ich Paradebeispiel, um hier deutlich zu machen, dass Leidenschaft, Engagement und Probleme beim Storytelling auf den Punkt bringen, war Candice LeRae. Die war ja gefühlt überall da, wo es, sag ich mal, intensiv herging, wo auch die Spotdichte hoch war. Aber sie wirkte immer irgendwie wie so eine Art Lückenfüller, den man irgendwo hinstellt und keiner wusste, was mit ihr so richtig anzufangen. Und das fand ich so schade, weil Candice eigentlich auch eine super Performance in diesem Match gemacht hat. Deswegen ist mein Eindruck, engagiert, stellenweise sogar leidenschaftlich, aber extrem viele Botches, ziemlich sloppy alles Und am Ende ein Match, das ich so gar nicht richtig einordnen kann. Okay, dass unsere Faces gewonnen haben. Rhea mit so einem super Riptide. Sehr safe geworkt übrigens. Fand ich, sah sehr gut aus, der Finisher gegen unsere Liv Morgan. Das geht ja fast zur Nebensache. Auch, dass einmal ganz, ganz kurz Bayley mit Io Sky so ein Mini-Face-Off hatte. Das war irgendwie alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Ich weiß nicht, Chris, wie würdest du denn das Match versuchen zusammenzufassen? Mir will es nicht so richtig gelingen. Leider in der Historie von den Wargames wird sich wahrscheinlich eher im unteren Teil einreihen, dieses Match. Also du hast schon richtig gesagt, sehr viele Botches. Für mich auch irgendwie bei vielen Aktionen auch nicht die letzte Konsequenz drinnen. So als würde man irgendwie davor nochmal abbremsen bzw. nicht durchziehen. Die Bemühungen bei solchen Matches sind natürlich immer da und es ist ein furchtbar schwieriges Match. Und ich muss auch sagen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren hat dieses Match nochmal aufgezeigt, dass es eine Schwierigkeit hat, nämlich die Situation, dass eigentlich kein Pinfall oder eine Submission stattfinden kann, lange bis tief ins Match hinein. Also es gibt viele Situationen, wo sich sehr zieht, man spürt das dann auch. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit für die Damen hier war einfach, dass wir keine richtig interessante Fehde hatten. Also Wargames bietet sich am meisten an, wenn zumindest ein Stable im Moment quasi die WWE terrorisiert, sei es der Judgment Day, Damage Control oder die Bloodline. Ja. Hier hattest du irgendwie einfach zu viele Superstars, die keinen Faktor irgendwie hatten. Also für mich war Nia Jax auch komplett random drin, gefühlt als Women's Champion. Habe ich überhaupt gar keine Idee, warum sie drin war, ja. Candice, tut mir irgendwie auch leid, sie ist ja irgendwie so ein Wargames-OG, hat, glaube ich, wirklich sehr viele Wargames hinter sich. Io war in allen Wargames gefühlt, der Frauen, oder war sogar in allen. Deswegen, ich werde... Ja, und macht immer auch denselben Spot. Und immer, ne? Derselbe also, Spot. Ich dachte auch, ich gucke nicht richtig diesmal. Genau denselben Spot wie immer, ne? Also, aber wenigstens ist das ja mittlerweile Routine. Die Mülltonne war zumindest in einer anderen Farbe. Also hat man sich da was Neues ausgedacht. Aber schau, da frage ich mich dann auch, okay, fordern das die Leute? Ist das irgendwie so auch, wo man sagt, okay, allein durch diesen Spot kriegt das Match einen Stern? Schau, beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, das war unglaublich. Haben wir, glaube ich, auch gemeinsam besprochen. Jetzt beim sechsten Mal denke ich mir so, ja, es ist cool, aber ich weiß nicht. Das ist halt so wie der Spot, wenn die Superstars entlassen werden aus dem Käfig und dann sofort unter den Ring schauen nach irgendwelchen Waffen und Gegenständen. Was übrigens auch eine Situation war, wo Candice, glaube ich, irgendwas nicht gefunden hat und naja, musste dann improvisieren und diese Chairshots waren auch irgendwie total random, weil sie ja die Chairshots gegen oder die Stuhlschläge gegen den Kopf nicht erlaubt sind und dann muss man das irgendwie neu anwinkeln, den Stuhl, und man darf da nicht zu fest draufhauen und das sieht dann irgendwie blöd aus, finde ich. Also für mich hat jetzt dieses Match keinem Superstar großartig geholfen. Rhea's Maske war sehr interessant und sonst kann ich zu diesem Match nicht viel sagen. 38 Minuten sehe ich gerade. Ja, ich muss fast sogar gestehen, es ist witzig, es ist vielleicht sogar, ja, weiß ich nicht, ob das zweitlangweiligste Match war in dieser Show. Also ich habe irgendwie nie was gefühlt. Und die Situation und die Gründe haben wir, glaube ich, angesprochen, weil die Fehde zwischen Rhea und Liv hatten, glaube ich, auch die Fans in der Halle entsprechend quittiert, nämlich mit wenig Interesse. Also Ich verstehe schon, dass in vielen Interviews auch Liv sehr viel Lob bekommt. Sie hat einen riesen Schritt gemacht und das ist wahrscheinlich auch ihre beste Instanz, ihre beste auch Zeit in der WWE, aber ich fühle diese Titelregentschaft überhaupt nicht und weiß aber auch nicht, ob ein Titelgewinn von Rhea langfristig die Situation verändert. Ja, also muss ich mir da selbst noch Gedanken machen. Tatsächlich für mich Bianca Belair immer noch ein Star. Also die Entrance und ihr Auftreten, also ich glaube, sie strahlt im Moment vor Selbstbewusstsein und das spürt man. Also kann ich zu ihr schon sagen, dass sie mich beeindruckt hat. Tiffany natürlich auch mit ihrem Big Spot von Käfig und am Ende gewinnen die Faces in einem Match, das sich für mich auf jeden Fall in Wargames-Geschichte unten einreihen wird und die Situation und der Grund dafür einfach derjenige ist, dass zu viele Superstars hier random drin waren und wir einfach keine entsprechende Feder hatten und auch kein Stable, das als große Gefahr besiegt werden muss. Und ob WWE da jetzt sich selbst wieder ins Knie schießt, nachdem man jetzt für mich logischerweise und endlich die Gimmick-Pay-Per-Views abgesetzt hat mit Hell in a Cell, mit DLC, mit Extreme Rules, und Schlag mich tot, was auch immer sie hatten. Ich weiß nicht, ob die Survivor Series unbedingt die Wargames-Situation ausschlachten muss und noch braucht. Ich würde da fast sogar zu der traditionellen 5 gegen 5 Elimination Tag Team Matches zurückkehren, weil dieses Match einfach super schwierig ist. Also für mich, ich habe sie im Moment wirklich satt gesehen. Ich kann keine Wargames-Matches mehr sehen. Es ist einfach viel zu lang. Es ist für mich auch ein bisschen unlogisch, wenn du dann eine 2:1 Überzahl hast. Ganz ehrlich, ich würde die Person irgendwie anfesseln gegen den Ring und ihn komplett bewusstlos schlagen, ja, und du hast sowieso sofort einen Vorteil. Also, ist nicht meine Matchart, um ehrlich zu sein, deswegen, und hier wurden ihre Schwächen halt nochmal deutlich aufgezeigt. Ja, bin ich bei dir, also ich bin mit dieser Wargame Stipulation ja eh so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja, du warst schon länger nicht da drin, ja. Nee, also ich frage mich auch gerade, mit welcher Stipulation bin ich es denn mal nicht. Aber mir fallen gleich ein paar ein, wo ich überhaupt nicht auf Kriegsfuß stehe. Das sind meistens Multi-Man-Matches. Aber das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also großartig, bei NXT waren die Wargames-Matches teilweise eben überragend. Im Main-Roster waren sie dann gut, wenn sie eine super Storyline-Geschichte hatten. Letztes Jahr bei den Mädels, vorletztes Jahr bei den Jungs. So, und das erste damals bei NXT, da war ja Sanity noch drin. Und Gott, war das damals großartig, das NXT-Match mit Sanity. Und ich glaube, das war noch da mit Cole und Konsorten. Oh, ich weiß schon gar nicht, wie das Stable damals hieß. Undisputed Era. Undisputed Era. Das war absolut genial. Da waren sogar noch die ersten. Die erste Phase dieses Wargames-Matches war dann noch, sag ich mal, relevant. Und mittlerweile ja gar nicht. Also, man muss ja sagen, wer dieses Wargames-Match bis zu dem Zeitpunkt, wo alle 5 gegen 5 im Ring sind, nicht guckt, der verpasst doch schlicht nichts. Vielleicht mal ein, zwei Spots, aber matchgeschichtenmäßig ist das echt ein Problem mittlerweile. Und wenn man die Matches im Nachgang sich anschaut, kann ich auch jeden verstehen, der da irgendwie vorspult. So nach dem Motto, passiert ja eh nichts. Und die Ausgangssituation ist ja ganz gut, dass man sagt, pass auf, da kämpfen schon welche und die sind dann irgendwie erschöpft. Und dann kommt bei 5 gegen 5, kannst du die ersten 2 und 3 eigentlich schon wieder vergessen. So ist es ja schon lange nicht mehr, dass man es so erzählt. Kurzer Vorgriff auf den Main Event, dann kommt eben Reigns rein und hilft allen wieder auf den Beinen und dann sind wir wieder bei 5 gegen 5, als ob vorher nichts los gewesen wäre, so nach dem Motto. Das heißt, so wie du diese Matchart verkaufst, wird sie ja auch beigebracht, dass alles, was bis zum 5 gegen 5 passiert ist, eigentlich belanglos ist und man fühlt es immer mehr. Und problematisch ist es dann, wenn, so wie hier, nicht mal eine coole Storyline bei der ganzen Geschichte ist. Ich meine, Bayley und Io Sky, ich habe es vorhin angesprochen, hatten eine sehr intensive Vergangenheit. Das war gerade ein gutes halbes Jahr her, dass es da zum Showdown bei Mania kam. Und hier hat es mal kurz für ein Mini-Face-Off im Match gereicht, als ob Bayley und Io schon vorher nicht gewusst hätten, dass sie in einem Team gewesen wären oder sowas. Also ganz merkwürdig. Hätte man alles irgendwie anders und besser machen können. Man muss allerdings auch gestehen, Bayley ist ja hier zum Match wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also das hätte ja eigentlich ganz anders funktionieren sollen, wenn da nicht eine Storyline, sondern eine legitime Verletzung hier zu Baileys Einsatz geführt hätte. Ja, interessant auch, du hast es gesagt, die Story zwischen Rhea Ripley und Liv Morgan, ob sie auserzählt ist oder gebannt auserzählt ist, weiß ich nicht. Emotional hat sie ihren Peak überschritten, aber wenn du dir jetzt die Ausgangssituation anguckst, der Titel ist immer noch bei Liv Morgan. So, also eigentlich ist das Ding jetzt mal sowas von durch, aber es wird irgendwie weitergehen müssen. Es sei denn, Rhea sagt so, ich habe jetzt meine Rache und Titel interessieren mich eigentlich auch gar nicht. Uiuiui, das wäre natürlich auch ein bisschen merkwürdig von der Story-Geschichte. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, ob Rhea Ripley hat ja nachher die Maske abgenommen, ob das irgendwie Das sollte wohl keine Hommage an Furiosa sein. Da laufen die ja bei Mad Max auch immer so rum. Nur das ist, ob ich weiß, was sie sich da so irgendwie um die Augen so einen Strich ziehen. Ist auch egal. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also noch ein Singles-Match? Oder sagt jetzt Rhea, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr creepy? Oder ich frage mich auch so Storyline-mäßig, was da jetzt passieren soll. Eigentlich ist doch mit dem Wargames-Match das Ding jetzt auserzählt. Also ich gehe mal davon aus, dass die beiden sicherlich noch ein Titelmatch haben werden. Also ich denke, der Spot auch bei Wargames war jetzt nicht umsonst, dass Rhea sich den Pin schnappt mit einem, und das hast du richtig gesagt, wirklich wunderschönen ausgeführten Riptide durch den Tisch. Ich meine, es gibt noch ein Pay-Per-View am 14.12. Saturday Night's Main Event. Da glaube ich, könnte man ein Titelmatch bringen. Ist halt so die Situation auch, mit wem man Richtung Mania geht. Also ich würde mir persönlich einen anderen Champion wünschen für Mania, einfach weil ich mit Liv, wie gesagt, ihre Matches einfach nicht fühle. Also da wär ich mit Rhea als Champion schon deutlich glücklicher, und ich gehe mal auch davon aus, dass wir bald mit Charlotte und mit Becky rechnen können. Und klar, sie hat mit beiden eine Vergangenheit, vor allem mit Charlotte, aber ganz ehrlich unter uns, wenn Charlotte gegen Rhea bei Mania antritt, sage ich nichts, habe ich nichts dagegen, weil es einfach großartige Matches sind, beide Instanzen. Aber um hier zu bleiben bei der Gegenwart, ich wüsste nicht, was für ein Twist hier noch möglich ist. Also, dass Dominik hier nicht da war, finde ich interessant. Ob man ihn jetzt nochmal zurückstellt zu Rhea, ich weiß nicht, ob das großartig Sinn macht. Das wäre dann irgendwie so der Super-GAU noch. Ich bin, wie gesagt, mit der Geschichte durch. Kann natürlich bei den Fans in Amerika was ganz anderes sein, denn die Reaktionen für diese drei Superstars sind ja doch noch gegeben. Also hier in Kanada war es jetzt wohl nicht so prägend, muss man sagen. Die waren generell in der Show eher von der ruhigen Sorte, aber vielleicht ist das im Vergleich mit Frankreich und Co. ein bisschen ein unfairer Vergleich, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich wüsste auch nicht, wen ich bei Raw jetzt großartig wieder nach vor pushen könnte. Vielleicht Bianca, die jetzt wahrscheinlich die Titel hergeben wird, sofern Jade wirklich verletzt ist. Io Sky, ich bilde mir ein, sie hat irgendwie Number One Contenders Battle Royale gewonnen. Irgendwie wurde das aber nicht, wurde nicht einmal von den Kommentatoren auch erwähnt, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht effektiv auf die Kommentatoren geachtet und gehört. Also wenn es sein muss und es wird ein Titelmatch geben, würde ich eigentlich sagen, von der Logik her muss Rhea das Ding gewinnen, weil Liv und die Regentschaft lebt fast irgendwie von dieser Revenge-Tour, die vorbei ist. Sie kann natürlich als Championess weitermachen, aber dafür ist, glaube ich, das Roster bei Raw im Moment nicht so tatsächlich nicht auf dieser Ebene. Also so sehr ich Liv im Moment nicht fühle, ich glaube schon, dass sie vom Gimmick und Standing her tatsächlich über vielen anzusiedeln ist. Und Bianca gegen Liv, da müsste man schon wirklich eine tolle Geschichte erzählen. Und als Bianca, die als Verfolgerin quasi gebuckt wird, das kann sie, das ist auch gut, das könnte man mir erzählen. Man hat die Face- und Heel-Aufteilung auch sehr gut, nur hast du halt mit Rhea Ripley einen Superstar, die sehr jung ist, noch immer sehr over und dann auch sehr verloren wirkt. Ähnlich wie Damian Priest, weil sie beim Judgment Day nicht mehr da sind. Sie sind auch nicht mehr als die Terror Twins unterwegs, wo du das ein bisschen verkaufen kannst. Sie werden dann ja irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Natürlich hast du die Situation um die Women's Intercontinental Championship. Da könntest du sagen, okay, Liv, hab viel Spaß mit dem Dominik. Ich hole mir einfach die Intercontinental Championship. Wäre für mich super schwach. Ich fühle den Titel gar nicht. Aber der bietet irgendwie zumindest eine Option, um Rhea heiß zu halten. Ob das bei den Fans funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei mir nicht funktionieren wird. Ich bin einfach kein Fan von zu vielen Titeln, aber auch das ist ein anderes Thema. Von daher, ich schaue mir auch gerade die Damen an im Feld, und ich fühle da absolut niemanden. Tiffany hat diesen Koffer, Tiffy Time, hast du ja schon erwähnt, die imaginäre Uhr, also das ist auch etwas, das Ausschlachten Thema, da hat man bei ihr auch einen komplett falschen Weg genommen im Moment, und sie ist ja auch bei einem anderen Brand, also Schwierige Situation tatsächlich. Ich würde irgendwie sagen, du schnappst dir Io Sky, Rhea und Liv und packst sie in ein Triple Threat bei Saturday's Night Main Event und vielleicht packst du den Titel bei einer anderen Frau, sprich Ripley oder Sky. Und dann hoffe ich einfach irgendwie so auf einen Knalleffekt. Und so blöd es ist, dieser Knalleffekt ist einfach die Rückkehr von Becky oder Charlotte. So dämlich es ist, am Ende muss man dann wieder zurück zu der Elite, weil sie einfach liefern und was bringen können. Weil das Roster bei Raw zumindest und auch bei SmackDown, muss ich sagen, die geben mir gerade einfach nichts, weil niemand auch eine Story bekommt. Also ich möchte sie auch in Schutz nehmen, Triple H bzw. WWE. Hat gefühlt alles stehen und liegen lassen und diese Jerry Springer Situation rund um Rhea, Liv und Dominik alle Aufmerksamkeit gegeben, ja. Und die anderen sind halt ein bisschen verloren, so Bayley zum Beispiel. Also das hier ist eigentlich so ihre Paradedisziplin und sie gibt sich auch Mühe und man merkt, dass sie super viel drauf hat, weil sie einfach die Mimik und auch irgendwo so ihr Gimmick versteht, aber das führt halt zu nichts, wenn du sie wirklich in wirklich furchtbare Fäden steckst und ihr auch keinen Room gibst, keinen Raum für Promos. Wann gab es mal so eine Promo auch von Bayley im Ring, wo man sagt, okay, das ist etwas, das begeistert mich. Ist halt bei allen im Moment nicht vorhanden und deswegen wirken sie auch alle ein bisschen lost für mich. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist tatsächlich so, wie du es zusammengefasst hast, unglaublich schwer greifbar. In dem Fall eigentlich gar nicht greifbar. Ich habe dir da jetzt eben mal sehr gespannt zugehört, als du deine Gedanken über die Women's Division dargelegt hast. Und ich war sehr gespannt, weil ich hätte dieses Thema nämlich auch zum Abschluss dieses Matches angesprochen. Jetzt hast du es gemacht. Und ich war neugierig, wenn du durchs Roster durchgehst, wer denn da eventuell ein potenzieller Titelkandidat bei den Damen sein könnte. Und du hast gesagt, so richtig findest du da keinen. Und ja, du fühlst das da gerade nicht so richtig bei den Damen. Und ich hätte genau das auch gesagt. Es wäre mir derzeit völlig egal, wer bei den Damen den Titel hat oder ihn eben nicht hat. Derzeit ist für mich wirklich niemand, auch nur im Ansatz fresh oder interessant, dass ich gespannt wäre, wie ein Match denn sein würde. Das ist wirklich traurig. Und wenn ich dann überlege, wie könnte sich denn da was ändern, da wird mir wirklich ganz, ganz flau. Denn derzeit ist meine Antwort, gar nicht könnte sich da irgendwie was ändern. Denn wir hatten ja schon einen sehr, sehr coolen Freshness-Faktor, nämlich Tiffany. Und die ist so eingenordet worden, so angepasst an dieses Main-Roster-Ding, sodass ich denke, es liegt vielleicht gar nicht an den Talenten, es liegt an der Art und Weise, wie das Main-Roster eben derzeit dargestellt wird. Das ist alles nachvollziehbar, Stichwort Netflix, Stichwort Unterhaltung, wir müssen da viel Knalleffekte und viel Show machen und die Inszenierung muss stimmen. Aber da ist dann irgendwie auch alles auf einer Linie und kaum noch angepasst. Ich meine, als Tiffany hochkam, waren wir ja alle ganz begeistert und sie war auch frisch, aber das wurde relativ schnell an diesen Main-Roster-Dings angepasst. Du hast gesagt, das Einzige, was jetzt vielleicht noch was bringen könnte, wären Becky und Lotte mit Comebacks. Mir graut auch davor, ganz ehrlich, denn das habe ich alles auch tausendmal gesehen und wirklich, so groß der Pop bei Beckys Comeback ist, auch ich würde mich natürlich freuen, bei Lotte übrigens auch, weil sie eine großartige Workerin ist, aber sobald ich sie dann im Ring sehe, werde ich das Gefühl haben, okay, seen it. Kenne ich schon, weiß ich, fühle ich jetzt gerade nichts. Bei NXT gibt es im Damenbereich derzeit einige hochinteressante Leute, die man hochziehen könnte. Über Julia kannst du nachdenken, die aber gerade jetzt, sag ich mal, auf diesem Level noch nicht ist oder auf zu diesem, sag ich mal, dieses Standing oder diesen Zeitpunkt derzeit nicht hat. Frau Kollegin Vaquer fand ich mega großartig, als ich sie bei AEW mal gesehen habe. Die hat so ein Standing, so ein Charisma und auch ein Talent. Aber ich habe irgendwie Angst, dass alle diese großartigen Leute im Main-Roster dann wieder gleich gemacht die werden. Die müssen bei NXT bleiben. Ja, so hart es klingt. Und dann wird mir beim Main-Roster aber auch irgendwie flau, wie gesagt. Weil dann würde ich zum Ergebnis kommen, es ist egal, wen du da jetzt hochziehst. Die werden alle einen souverän guten Job machen, so wie jetzt ja auch. Wobei, jetzt haben sie wirklich gebotcht dieses Mal, muss man sagen, beim Wargames-Match. Aber dass da irgendwie so ein Ich-fühl-was-Effekt kommt, nee, den habe ich bei den Damen jetzt schon lange nicht mehr. Das letzte Mal war es tatsächlich bei Damage Control und da lag es Übrigens auch zu der Zeit nur, als Bayley noch mit Damage Control Best Friends war, als da die Risse reinkamen. Gut, dann gab es dadurch noch ein bisschen interessantes Storytelling oder ein bisschen Kurzweil. Interessant ist auch was anders, weil es doch eher Standard war. Aber seitdem ist da irgendwie vorbei. Ja, da so ein bisschen Dominik und Rhea, da gab es noch so ganz kurz mal ein bisschen was, als Liv dazugekommen ist. Aber seitdem stagniert das radikal, finde ich, oder extrem. Und ich sehe auch nicht, wie sich da was ändert. Und wenn was sich ändern muss, und dann, Entschuldigung, kriegst du das Wort sofort, Chris, du musst an der Art und Weise des Storytellings was ändern und du musst den Leuten wieder Ecken und Kanten geben. Wie du es machen willst, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Ding ist hausgemacht, hier das Problem. Wer ist für dich so der größte Star bei den Frauen? Also wenn wir jetzt Netflix hernehmen, mit wem würdest wen glaubst du, packt WWE ans Netflix-Poster? Rhea, bin ich mir ziemlich sicher. Jade vielleicht. Also Rhea auf jeden Fall. Rhea, ja. Eigentlich nur Rhea. Das ist aber auch schon etwas traurig. Also ich sag ja auch, dass man aus Io so viel mehr hätte machen können, auch inszenierungsmäßig. Ja. Auch Bayley hat ja overperformed, aber das ist dann eben nicht. Und wenn du ein Postergirl suchst, dann musst du, was die Relevanz angeht, musst du mit Rhea gehen, vielleicht ein bisschen Liv noch. Jade ist ja nun wohl leider raus, das ist auch ein Postergirl, hättest du auch draufpacken können. Aber dann wird es problematisch. Ja, Becky vielleicht noch, wenn sie dann bald wiederkommt. Aber ich glaube, dass die Damen dafür auch gar nicht vorgesehen sind. Also das ist, so hart es jetzt irgendwie klingt, das ist jetzt die Bloodline, das ist Cody, das ist Rocky, ein bisschen Punk. Und das sind jetzt unsere Prioritäten, so nach dem Motto. Und bei den Damen, ja klar, wir arbeiten dran, Logo, wir arbeiten immer dran. Aber das ist jetzt nicht das, was die Liga derzeit trägt. Das war zu Damage-Control-Zeiten für mich komplett anders. Das war auch zu Beckys Hochzeiten komplett anders. Und auch zu Zeiten, die noch weiter vorangegangen sind, als Becky und Lotte in The Zone gegangen sind. Da war es auch anders. Und auch als Ronda ihre Heydays hatte. Da war es auch noch ein bisschen anders. Aber das lag eben auch daran, dass Ronda einen ganz anderen Fame-Level mitgebracht hat schon. Ne? Aber derzeit sind wir wirklich auf so einem Dümpelschiff, was die Damen angeht. Und das finde ich schade, weil das Talent ist großartig. Ist wirklich, ist ja da. Aber, weiß ich nicht, bei Wargames war es wieder mal ein Indikator. Naja, das und ich haben nicht viel gefühlt. Zweites Match. Stichwort nicht viel gefühlt. Das zweite Match war die United States Championship. LA Knight als Champion. Ich weiß nicht, wie viel, 180 Tage oder so, oder 118. Ich weiß nicht, wurde uns eingeblendet, wie lange er schon die Regentschaft da jetzt mit sich trägt. Trat an gegen Nakamura und wieder mal hat man bei Nakamura, finde ich, gesehen, bei den Promos, was man bei ihm schon viel, viel früher hätte machen sollte, ihn auf Japanisch reden, so ein bisschen philosophisch entschlossenes, japanisch-weisheitenmäßiges Mindgames-Zeug machen, ihn mit dem inszenieren, was er kann, nämlich über sein Charisma, über seine Facial Expressions. Sein neues Gimmick finde ich super gut, seinen neuen Song irgendwie nicht, aber das ist Geschmacksfrage. Ja, auf jeden Fall war Nakamura wieder da und wir haben in der Preview gesagt, ja, das wird jetzt schon so ein Übergangsgegner werden. Und LA Knight hat wohl jetzt nichts, also holen wir Nakamura aus der Mottenkiste raus. Und dann kam es anders. Was für mich tatsächlich nicht anders kam, war die Art und Weise, wie das Match geführt wurde. Es war ein Standard-Weekly-Match. Also das war ein ordentliches Match. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht viel mehr zeigen konnten oder ob sie nicht viel mehr zeigen durften. Es war ein Standardmatch. Die Matchgeschichte habe ich dann irgendwo auch gepeilt, weil sie ja auch von den Kommentatoren sehr ausführlich dargelegt wurde. Ja, LA Knight war irgendwie von Anfang an so quasi neben sich stehend, weil Nakamura in seinem Kopf war und da konnte LA Knight irgendwie nie ein Bein auf den Boden kriegen und am Ende, ja, hat er dann auch mehr oder weniger sang- und klanglos verloren. Es hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Die Fans waren irgendwie gar nicht drin. Ich auch nicht. Sie waren drin ein bisschen zu Anfang, als sie LA Knight sagen durften. Aber ansonsten irgendwie nicht. Was ich bei Nakamuras Promo irgendwie auch ganz gut fand, er hat gesagt, ja, LA Knight, du hast viele Probleme. Du musst irgendwie Komplexe versuchen zu kaschieren und lässt die Fans deinen Namen schreien. Fand ich eigentlich ganz, ganz gut, wie man es da Storytelling-mäßig erzählt hat. Und sowas kann Nakamura ja auch. Aber nur ist Nakamura Champion, out of nowhere. Match war solide und die Crowd irgendwie nicht so richtig drin. Vielleicht war Chris mehr drin. Nicht wirklich, nicht wirklich. Also, ich fand es irgendwie süß, als WWE bei LA Knight diesen Barometer eingeblendet hat für die Lautstärke in der Halle und irgendwie hat man das so gar nicht gefühlt. Das machen sie ja gern, haben sie in Saudi-Arabien gemacht und auch in Frankreich und wo wir, weiß nicht, wo wir noch waren, Deutschland, da hatte es irgendwie mehr Effekt, weil die wirklich sehr laut waren. Hier hat man den Barometer dann auch schnell beiseite getan. Vor allen Dingen, weil es gar nicht passte. Sie haben diese 80-90 da eingeblendet. Dann kam LA Knight, Riesenpop und man blieb konstant auf dem Level. Das ist so peinlich. Ja, also den habe ich nie gefühlt. Andererseits, die Grafiken rund, also ich finde diese Information auch bei Wargames, ich bin ja ein Statistik-Fan, ich stehe auf sowas. Also das ist natürlich auch so eine Ansichtssache, aber ich fand es cool. Als bei Io Sky zum Beispiel, ja, war in allen Wargames-Matches der Frauen und LA Knight ist 119 Tage Champion. Oder wie bei Ludwig Kaiser später, Seeking his first singles title. Irgendwie stehe ich auf sowas. Das ist der sportliche Aspekt, der dazu... Finde ich auch geil. Also, ich wusste zum Beispiel gar nicht, ob Nakamura mal US-Champion war, wurde mal auch eingeblendet. Ja, Gott genau, sei Dank habe ich es da gesehen. Hat er schon mal was? Ach ja, hatte er. Sogar IC-Champion wusste ich auch nicht. Also das war dann das ist cool, ganz ja. Süß, ja. Machen die Kommentatoren eigentlich auch einen okay Job, bei Sheamus auch seine Siege und alles, was er gewonnen hat während des Matches auch zu sagen, also das ist gut. Ich kann nicht, also, zu diesem Match kann ich nicht viel, es ist wirklich so ein typisches Match, was du bei The Weekly sehen kannst, ja, dass sie es auf die Card geschafft haben, ist sehr random, finde ich, auch der Titelwechsel ist brutal random, was ja schade ist, denn du hast schon in Aspekten gesagt, du hast ja hier schon etwas angedeutet, was ich nicht schlecht finde, nämlich ein Champion, der ein bisschen an sich zweifelt. Das hat man bei Gunther auch gemacht, aber dazu kommen wir noch. Du hast mit Nakamura einen Mann, der richtig coole Promos bekommt von der WWE, wahrscheinlich einer der cooleren im ganzen Roster, dieser japanische, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen irgendwas zwischen Anime und japanischer Thriller, Horror, und dieses Farbenspiel und auch seine Promos, die sind verdammt cool. Das macht Spaß. Das war bei dem Promo bzw. Promo-Video auch sehr, sehr gut. So, dann hast du quasi die Erklärung, ja, irgendwie steht LA Knight neben sich, dies, das, bibabo. Das Blöde ist, davon hat man halt nichts erzählt und nichts gesehen. LA Knight war LA Knight für mich. Also da war es jetzt nicht, wenn du sowas machst, dann, ich würde es ja gern einfach evidenter machen. Also wenn du Triple H bist, gehst zu ihm und sagst, du wirst den Titel verlieren, aber wir wollen dich dahingehend schützen, dass Nakamura quasi in deinen Kopf gekommen ist. Deswegen musst du deutlich machen, am besten noch, wenn wir 3-4 Wochen Aufbau haben. Woche für Woche lässt du diese Promos in dich reinkommen. Man kann auch quasi in ein Singles-Match unter der Woche verlieren lassen, wo er auch zeigt, dass er irgendwie an sich zweifelt, die Mimik und die Gestik, vielleicht auch ein paar Moves quasi absichtlich verbotschen, in Anführungszeichen, dass er dann einfach auch nervös in das Match reinkommt. Er kam selbstbewusst hinein, wie immer, und hat dann nach dem Kinshasa verloren. Deswegen, der Ansatz ist gar nicht mal so schlecht. Nur finde ich, hätte man es deutlicher machen müssen, evidenter. Das war LA Knight wie immer, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist einfach, hätte man ihnen mehr Zeit gegeben, hätte ich das vielleicht auch mehr gefühlt. So habe ich mich gefühlt wie bei Brock Lesnar gegen Undertaker, nachdem jeder gewusst hat, dass Taker irgendwie quasi eine Concussion hat und die Halle war super, super, super still und dann hat er verloren und es war noch stiller. Und hier war es auch so, der Titel hat gewechselt. Okay, passt, ich hole mir ein Bier. Also, das finde ich schade, weil du grundsätzlich hier ja schöne Komponenten hast. Du hast einen Over-Champion, einen Gimmick-Champion, so ein bisschen einen klassischen 80er, 90er Jahre Champion, ja. Und auf der Gegenseite hast du wirklich so Nakamura, den kennen wir zwar, aber er hat so ein neues Gimmick, ein bisschen Facepaint, ein neuer Theme, der auch nicht so schlecht ist, so eine gewisse interessante Aura. Und diese Paarung hättest du wunderschön mit einer Fehde aufbauen können und eben auch super LA Knight schützen können, indem du eben diese Zweifel einfach besser darstellst. Also ist es einfach random. Und nicht überraschend, ein Upset. Ich finde es einfach nur random und uninteressant. Und das haben die Fans dann ebenso quittiert. Und das ist schade. Wie gesagt, ich finde hier bei beiden deutlich mehr Potenzial. Es wird wahrscheinlich ein Rückmatch geben. Ob man mich da mehr rausreißen kann, weiß ich nicht. Dennoch finde ich es trotzdem interessant. Random Nakamura, offenbar ist sein Standing wirklich, wirklich gut, dass er sich ständig Pausen gönnen kann und dann kriegt er einen Titel auch noch. Mich freut es irgendwo für ihn. Irgendwo habe ich noch immer ein Herz für Nakamura, für unser Interesse und unser Entertainment. Wird das jetzt, glaube ich, nicht mehr getan haben. Er ist ein United States Champion. Wahrscheinlich wird er unter der Woche irgendwann den Titel wieder verlieren. Und dann wird das irgendwann wieder in Vergessenheit geraten. Irgendwann wird er vielleicht ein vierfacher United States Champion und wir reden wieder über die gleiche Situation. Aber ich würde es so zusammenfassen, der Ansatz hier hat auf jeden Fall gestimmt. Nur man hat sich einfach keine Zeit gegeben. Und das finde ich super, super schade. Ja, also Nakamura ist so eine Sache bei WWE, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Wenn du ihn, das glaube ich eben auch schon angedeutet, wenn du ihn von Anfang an so inszeniert hättest wie jetzt, wäre auch ein ganz anderer Run draus geworden vielleicht. Ich weiß auch nicht, seine Matches haben auch nicht immer geklickt, obwohl sie nie wirklich schlecht waren, aber so richtig diese In-the-Zone-Matches hat er entweder nicht zeigen dürfen oder nicht zeigen wollen, keine Ahnung. Er hat ja Mania-Spots gehabt, aber das waren dann auch nicht so die Bringer-Matches ziemlich häufig. So, und es wirkt auf mich jetzt einfach, dass da so ein Teilzeit-Wrestler zurückkommt und mal in irgendwelche Fäden gestört. Wenn du Nakamura konsequente Storytelling gibst und wenn du uns auch erklärst, warum er weggeht, was er da draußen vorhat und warum er jetzt eine Pause nimmt oder so, dann kannst du ja was draus erzählen. Aber dann erzähl auch was bitte. Lass ihn doch mal ein bisschen was erzählen und mach ein Long-Term-Storytelling mit ihm. Dann ist da auch was. Aber der wird jetzt ja nur auch nicht jünger. Und ich weiß auch nicht, der hat ja nun auch körperlich alles in Japan gelassen. Also wer bei New Japan Pro Wrestling so steil gegangen ist wie Nakamura, der geht dann nach Amerika nicht, um körperlich die nächste Stufe zu erreichen, sondern eher, um den Ball flach zu halten. Das war auch übrigens mit ein Grund, warum Okada Richtung Amerika rübergegangen ist, weil der japanische Stil eben extrem kraftzehrend ist. So, und Nakamura wird immer ein guter Wrestler sein, er wird auch gute Matches bringen, aber ob er jetzt nochmal in the Zone geht, das muss man abwarten. Von der Art der Inszenierung will ich es nicht ausschließen, das war schon auch hier wieder gut, es war auch gegen Rollins schon ziemlich gut, aber gib dem Ganzen doch bitte ein bisschen Nachhaltigkeit. Wie, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn ich Nakamura-Matches ernst nehmen soll, und zwar dahingehend, dass ich gespannt bin, wie sie ausgehen, dass ich durch eine Geschichte, sag ich mal, gefesselt bin, um es mal so zu formulieren, da muss ein bisschen was noch kommen. Da muss man das Potenzial, das da ist, ausreizen. Und hier war das für mich bei Nakamura in Ansätzen so. LA Knight wirkte in der Tat, haben die Kommentatoren recht, er wirkte von Anfang an irgendwie neben sich stehend. Die Fans haben auch nicht viel gefühlt. Und ist, ich weiß nicht, mache jetzt ein Rematch. Ich fühle da nichts, muss ich ganz deutlich sagen. Keine Ahnung, was du mit LA Knight vorhast, keine Ahnung, was du mit Nakamura vorhast oder mit dem Gürtel, mach irgendwas Gutes aus Nakamura und sag ich jetzt so leicht, dann wird das schon nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht genau, wie du Nakamura jetzt Storytelling-mäßig so spannend halten möchtest. Also diese Vignetten, die du mit ihm da machst, die soll er bitte weitermachen, da ist er richtig gut, aber es muss dann irgendwie ein Follow-up kommen, es muss in den Shows irgendwas Cooles kommen, es muss matchtechnisch was Cooles kommen, er muss das Ding verteidigen und dann kannst du ihn von mir aus auch irgendwann als Titelgegner wieder ins Spiel bringen, aber ob den noch wirklich jemand kauft, dass da auch wirklich der Titel wechseln kann, da musst du, glaube ich, viel Arbeit noch machen und ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Wie gesagt, das Match, ich habe wenig gefühlt, und das ist das Stichwort der heutigen Show, man fühlt wenig, zumindest bei einigen Matches. Es gab einen kleinen Pop, als Nakamura gewonnen hat, das war, aber es ist oft so, bei jedem Match, wenn du irgendwie den Three-Count hast, gibt es immer einen Pop, sei es aus Überraschung, sei es, weil einige Nakamura-Fans da sind, keine Ahnung, sei es, weil, was ist da gerade passiert? Aber nee, das Einzige, was hier wirklich gut war, war die Inszenierung Kamuras und der Rest war solide bis random und LA Knight muss jetzt gucken, was mit ihm passiert. Für mich absolutes Highlight der Show war die Intercontinental Championship. Chris und ich haben im Vorfeld schon gesagt, wir erwarten und erhoffen uns viel von dem Match. Und es ist, also komischerweise, das Wargames-Match der Mädels war so ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war irgendwie zwischen allen Stühlen, viel botschig und leidenschaftlich, aber dann irgendwie doch nicht komplett delivered. Das US-Championship-Match war eigentlich fast genauso, wie ich es mir erwartet habe. Und das Triple Threat-Match war Gott sei Dank genauso, wie ich es mir erhofft habe. Bron Breakker tritt an gegen Ludwig Kaiser und gegen Sheamus. Und es war einfach richtig gut, fand ich. Es war schnell, es war intensiv, und das ist das Zauberwort, es war intensiv. Die Matchgeschichte fand ich gut. Also alle drei sahen gut aus. Das ist etwas, was WWE in diesem Match hier, finde ich, großartig hinbekommen hat. Alle drei sahen gut aus. Kaiser als der arrogante, hielige Schnösel. Sheamus als der mittlerweile nette Prügeloppa von nebenan. Je älter er wird, desto mehr kommt er bei den Fans over. Bei mir übrigens auch. Also es ist ja immer so, wenn Leute dann irgendwie älter werden und man weiß, man hat nicht mehr allzu lange, dass man sie im Ring hat, dann kommt so ein Nostalgieeffekt, das verklärt auch manches, aber bei Sheamus wirkt es, finde ich, absolut legit, denn der ist wirklich eigentlich so wie immer, macht sein Ding, prügelt hier und da, genießt es radikal und kolossal, dass die Fans ihm Feedback geben, und Bron Breakker ist on top of his game, unglaublich agil, unglaublich stiff, wie er da auch dieser eine Shoulder-Tackle gegen, ich glaube, gegen Kaiser war das, irgendwie mega hoch eingesprungen, wo die Kommentatoren auch meinten, boah, das ist ja hier fast schon wie eine Rakete. Und in der Tat, das ist schon stark. Der ist agil, der ist schnell, der hat Kraft, der hat Bums. Und ja, dann war das eine knappe Viertelstunde und es war eigentlich alles drin. Sheamus hatte seine Spots, Sheamus hatte seine zwei Nearfalls. Der eine war wirklich sehr, sehr gut gekauft, wo er dann auch den Bro-Kick sogar gegen Breakker ansetzen konnte und alles auch nach einem Three-Count aussah. Ludwig Kaiser, anders als Tongaloa, der gerne mal seine Spots dann verpasst. Ludwig Kaiser war auf dem Posten, hat den Referee souverän rausgezogen aus dem Ring, hat auch dann sehr cool diese Mischung zwischen erschöpft, entschlossen und trotzdem auch Sheamus auslachend im Gesichtsausdruck gehabt, war richtig gut. Und Nearfall nochmal. Einmal hatte Sheamus dann Nearfall gegen Ludwig Kaiser, da konnte Kaiser aber auskicken, fand ich sehr gut, dass er wirklich selbst auskicken durfte. Und am Ende hat dann Bron Breakker tatsächlich verteidigt. War irgendwo, ich will nicht sagen, es war wirklich klar, dass er verteidigt. Wir waren uns im Vorfeld ja auch nicht sicher. Aber es passte schon. Cool fand ich die Geschichte. Und da kannst du mehr draus ziehen, als man das vielleicht zuerst glaubt, dass man uns sagte, Sheamus hat noch nie den IC-Gürtel gehabt. Das hat man ja schon bei Raw erzählt, bei diesem wirklich bärenstarken Match gegen Bron Breakker, wo Ludwig Kaiser eingriff. Hat man ja auch in der Vorschau nochmal gezeigt, die wichtigsten Szenen. Also das ist eine Story. Der liebe Sheamus von nebenan, der noch nie IC-Champion war, schafft er es jetzt vielleicht? Da haben die Fans mitgefiebert. Und Ludwig Kaiser, als der arrogante Heel, der hat quasi immer Außenseiterchancen. Und das ist was WWE hier sehr, sehr gut gemacht hat, was sie so nicht mehr hinbekommen. Sie haben A, wie gesagt, alle gut aussehen lassen. Sie haben es B so erzählt, dass jeder theoretisch eine Chance gehabt hätte und dass man das auch gekauft hat als Zuschauer. Und sie haben uns C ein wirklich sehr, sehr starkes In-Ring-Match gegeben. Ich bin hier safe bei 4 Sternen. Keine Ahnung, ich würde sogar 4 1/4 geben. 4 1/4, irgendwo da bin ich. Ganzen noch 3-4 Minuten mehr. Bring noch 1-2 andere Facetten rein. Bin ich hier safe bei 4,5 plus X. So bin ich bei 4 4 1/4. Vielleicht sogar eher, doch, ich würde sagen mal 4 1/4. Ich fand das richtig gut. Ich habe bekommen, was ich wollte. Alle haben was mitgenommen aus dem Match. Kaiser geht auch stärker raus mit deutlich mehr Facetten aus seinem ersten richtigen Pay-Per-View-Match. Boah, für mich war das ein Brett. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Also das sind dann diese Matches, die eigentlich nicht das Rampenlicht bekommen. Auch WWE suggeriert uns das immer. Aber es sind dann die Matches, an die man sich erinnern wird immer. So zumindest bei mir, ähnlich wie dieses Fatal 4-Way-Match damals bei Extreme Rules. Das Coole ist, die WWE hat hier auch die Stärken aller Superstars wunderbar eingesetzt. Ja, also ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche. Wenn man bei Sheamus die Stiffness hernimmt, die Brutalität bei Ludwig Kaiser, der über sein unglaublich gutes Gimmick kommt, also auch hier eine unglaublich gute Leistung. Bron Breakker über seine Athletik. Erneut muss ich sagen, eine gute Leistung auch der Kommentatoren, die die Athletik auch hervorheben von Breakker und uns da auch sagen, wie schnell er laufen kann. Du hast die schönen Spots im Match schon auch gesagt. Also die Situation ist, das sind auch sehr schwierige Spots, glaube ich, vor allem aufgrund vom Speed vom Breakker, dass du die auch gut nimmst. Ich fand, was ich sehr gut fand, war der Bro-Kick von Sheamus gegen Breakker. Das war wunderschön gemacht. Vor allem die Kamera hier hat auch funktioniert, wo du nicht gesehen hast, dass Ludwig Kaiser den Ringrichter rauszieht. Super tolles Timing. Man hat auch, finde ich, ganz gut die No-Disqualification-Regel hier genutzt, ohne dass man das Triple-Threat-Match irgendwie ad absurdum führt und sagt, warum ist es nicht irgendwie sofort ein Extreme-Rules-Match. Ich bin sehr, sehr happy. Also 15 Minuten, wie gesagt, da wünscht man sich natürlich mehr Zeit, aber sie haben die Zeit wunderbar genutzt und WWE hat sie gelassen. Das ist das Wichtigste hier. Irgendwo habe ich mir zwischenzeitlich schon Titelgewinn von Kaiser gewünscht. Bin aber natürlich auch mit Breakker zufrieden. Ich wäre auch mit Sheamus zufrieden gewesen. Wir haben kurz, glaube ich, vor der Aufnahme über ihn gesprochen, dass er im Moment sehr, sehr viel Spaß macht. Die Fans fühlen das auch. Also wie er mit ihnen auch umgeht und spielt, das ist jemand, der einfach viel Karriere hinter sich hat und einfach nur noch Spaß hat, denke ich. Interessanterweise fehlt ihm dieser Titel. Auch hier die Kommentatoren haben alle seine Titel aufgezählt, dass er diesen nie gewonnen hat, ist eigentlich auch crazy. Aber vielleicht geben sie ihm das noch irgendwann mal vor seinem Karriereende. Am Ende auch ein schwieriger Spot in der Card, so mittendrin. Ist immer sehr, sehr schwer, aber die Fans, glaube ich, haben das hier auch gefühlt. Und ja, man hofft sich natürlich irgendwie, dass solche Matches öfters es auf die Card schaffen. Ist leider sehr selten der Fall. Alle drei natürlich auch in einer prekären Situation, aufgrund auch von vielen Titeln und sehr wenig Zeit zurzeit, aufgrund auch der 2-Stunden-Reduzierung. Das wird sich natürlich auch mit Netflix alles ändern. Ich bin gespannt, wie man mit Breakker nun weiter fährt, denn er ist, und das muss man auch sagen, fällt mir auch auf. Für mich gab es einen MVP bei diesem Pay-Per-View, zu dem kommen wir noch, aber Breakker ist einfach auch jemand, der unglaublich viel Spaß macht. Also natürlich, jeder hat seine, wie heißt das, Preferences. Mein Gott, heute bin ich mit den englischen Anglizismen da voll auf Hochtouren. Und ich bin halt jemand, ich stehe halt schon auf dieses Fast Pace, athletisch, und wenn du quasi auch als so ein Brett von einem Mann so eine Schnelligkeit und Athletik mitnimmst, dann ist das fürs Auge natürlich unglaublich gut. Deswegen hat, glaube ich, auch, oder deswegen hat Brock Lesnar auch funktioniert, und ich würde mir wünschen, wenn man mit Breakker irgendwie einen ähnlichen Weg geht und ja, die Niederlagen einfach jetzt mal sein lässt. Deswegen bin ich hier unterm Strich auch zufrieden, dass er gewonnen hat, und bleibt abzuwarten. Ich hätte kein Problem, wenn man hier mit den dreien einfach nochmal weiter federt. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwie noch ein Triple Threat Match bei Raw um diesen Titel, aber das hier hat geliefert. Ich habe auch nie dran gezweifelt und es hat unglaublichen Spaß gemacht, und das ist etwas, was ich halt bei vielen Matches nicht so sagen kann. Das hier hat einfach Spaß gemacht. Ich hätte auch gar keinen Stress, wenn man irgendwie so einen Titel wechselt zwischen den drei da jetzt irgendwie macht, weil irgendwie finde ich, dass jeder den ruhig halten kann. Am Ende kann Braun ihn wieder mitnehmen und weiterziehen, so nach dem Motto. Sheamus kann ihn von mir aus mal haben, damit er ihn mal gehabt hat. Kaiser kann ihn haben, damit er mal einen Titel hat. Das ist ja auch krass, als Schleswig-Holsteiner hier ein Singles-Run bei WWE mit der Intercontinental Championship. Also ist ja egal, wo man herkommt, ja, aber das ist schon bemerkenswert, als Deutscher quasi hier WXW und so dann rüber NXT und dann bei WWE im Main-Roster durchstarten, was jetzt auch keine absolute Selbstverständlichkeit ist. Ja? Also der Kollege Vinci kann ja auch erzählen, wie es anders laufen kann. Das geht ja schnell da drüben. Und deswegen hätte ich es hätte ich gar keinen Stress damit, wenn auch TV Kaiser mal den IC-Gürtel für ein paar Tage hält und am Ende geht aus dieser Dreierkonstellation, kannst ja, musst ja nicht Monate strecken, Gott bewahre, aber ein paar Wochen kannst du es ja machen. Ich meine, es läuft ja auch schon ein paar Wochen. Also es lief ja schon bevor Kaisers Verletzung kam. Da hat er ja mit Sheamus so Match-Serien gehabt und interessante Promos gehalten und jetzt hat man es da wieder jetzt mit Bron Breakker verknüpft. Also das kann man noch ein bisschen machen. Man soll es dann auch nicht zu sehr ausschlachten, aber hey, das war fresh heute. Ja, dann geht's weiter mit dem vierten Match. Und ich weiß nicht, wie ich es hier am besten sagen soll. Diese 3-4 Minuten, die das Match hier zu viel gehabt hat, hätte ich gerne beim anderen Match eher lieber gesehen, dass man sie dahin aufaddiert hätte. Denn ich sage nochmal, 3-4 Matches beim Triple Threat Match hättest du über 3-4 Minuten mehr beim Triple Threat Match, hättest du sicherlich nicht gemerkt. Im Gegenteil, wenn es dann vorbei gewesen wäre, hätte man gesagt, boah, das waren jetzt schon 20 Minuten, habe ich aber nicht gefühlt. Während ich jetzt beim anderen Match diese 19 Minuten irgendwie länger gefühlt habe. Ich spreche vom World Heavyweight Championship Match Gunther gegen Damian Priest. Ich war in der Preview überhaupt nicht so richtig angetan von dieser Paarung. Chris hat versucht, Positives noch zu fühlen. Und auch dieses Match war eigentlich so, wie ich es mir erwartet habe. Es war das, was in meinem Kopf aufploppte, gedanklich, wenn ich die Paarung Gunther gegen Priest gesehen habe. Priest war over, aber zumindest bei der Crowd, die generell eher ruhig war, jetzt auch nicht durch die Decke gehend. Über Gunther haben wir in der Preview ausführlich gesprochen, über sein Gimmick und die Art und Weise, wie er es verkauft. Chris und ich sind da jetzt nicht so angetan im Vergleich zu dem, wie er vorher war. So, bleibt ein Match, das auch die Fans im Vorfeld, sag ich mal, zumindest wenn man so die Impression aus der Halle auf sich wirken lässt, wohl auch nicht so wirklich herbeigefiebert haben, um es mal so zu formulieren. Es war ein gutes Match. Aber es war ein Match, das du bekommst, wenn du Gunther gegen Priest stellst. Das sind jetzt nicht die schnellsten. Und es fällt auch dann besonders vielleicht auf, wenn du vorher dieses Triple Threat Match hast, wo es wirklich stiff und flott auf hohem Pace-Level vonstatten gegangen ist, dann spürst du so ein Match natürlich besonders. Meltzer wird es, glaube ich, wieder ganz gut gefunden haben, weil es ein typisches Meltzer-Match war. Er mag es ja ein bisschen ruhiger. Es war auch gut geworkt, aber ich habe, Stichwort Gefühle, ich habe wieder relativ wenig gefühlt tatsächlich. Auch wie man es dann nachher gelöst hat, das war auch ein bisschen mau, dass dann einfach mal wieder Finn Balor da angetackert haben und, das ist übrigens auch gar nicht so ungefährlich, gegen Damian Priest mal sein Coup de Gras gezeigt hat, von der Ringtreppe auf einen am Boden liegenden Priest, wo dann eben nicht so ein bisschen die Ringfederung mitmacht. Und da war klar, okay, das wird ja wohl das Matchende einleiten. Cool fand ich, dass Gunther ihn einfach mal weggebigbootet hatte, dass er sagte, komm, Balor, ich will dich hier gar nicht haben. Also dieses Competition-mäßige, das gibt man Gunther schon. Also er hat auch damals ja fair akzeptiert, dass er gegen Cody in Saudi-Arabien verloren hat mit Handshake. Er hat auch jetzt gesagt, okay, geh mal weg hier, nur weil du jetzt der Gegner meines Gegners bist, bist du nicht mein Freund. Die Ringrichter haben auch gesagt, ja, er will das hier selbst schaffen, ohne fremde Hilfe und so. Hat er natürlich aber trotzdem den Sleeper angesetzt und dann war auch vorbei. Also die Geschichte, die hier erzählt wurde, ziemlich mau eigentlich, dass es wieder mal Finn Balor war, der dem guten Damian Priest den Sieg gekostet hat. Eigentlich ist das Ding hier mit Balor und Priest schon sowas von erledigt und auch schon seit längerer Zeit erledigt. Es gab da auch ein Match, das Priest gewonnen hat. Was soll das? Das ist so ein bisschen, finde ich, auch wieder Pate stehen für die ganze Problematik, die teilweise bei WWE auftaucht. Also nochmal, es hat alles Hand und Fuß und das will ich auch in keiner Weise hier schlecht reden. Das ist alles deutlich besser, als es noch vor Jahren vor Hunter war. Man greift auch die Geschichte ja wieder auf, ja, aber es ist einfach gerade bei dieser Geschichte, bei diesen beiden Workern, also Gunther und Priest und jetzt mit der Komponente Balor, es ist einfach zu, ich weiß nicht, will ich langweilig sagen, weiß ich, es ist auserzählt, es geht nicht weiter, es bleibt auf der Stelle, es ist Keine Ahnung. Und die Fans haben dieses Match dann auch jetzt nicht mit Euphorie wahrgenommen. Ich auch nicht. Es war mir dafür einfach zu... Es hatte seine Längen, es hatte seine Pausen und das ist mir immer zu blöd, wenn ich vorher gerade Popcorn-Wrestling hatte. Ach Chris, ich weiß nicht. Wie hast du es dann gefunden? Also mich wollte es nicht catchen. Ja, also ich glaube, du hast schon Matches, die lange gehen und auch keine Fast Pace oder schnelle Pace quasi im Vorfeld, wo wir keine Pace erwarten können, das kann immer gut werden. Also das geht ja auch um die Fehde und auch um die Worker und das war ja bei Gunther-Matches vorher immer auch nie ein Problem. Für mich, mir tut das irgendwie leid, aber das war echt, das war ein schwieriges Match für mich, sehr, sehr mühsam. Die Längen und die Pausen dazwischen und die Matchgeschichte waren furchtbar. Also man hat versucht, Ähnliches zu erzählen wie bei Nakamura gegen Knight, wo man sagt, der Champion ist irgendwie nicht so beisammen. Und im Gegensatz zu Knight und Nakamura hat man sich ja auch hier genug Zeit genommen. So, das Problem ist, finde ich, im Gegensatz zu Knight, der eh so ein bisschen schrill ist und wo vielleicht auch sein Gimmick so eine Matchgeschichte erlaubt, ist es bei Gunther für mich absolut deplatziert. Ja, also man hat schon wieder, es ist so dämlich, irgendwie diese Street-Trash-Geschichte hergenommen im Vorfeld und hat Gunther quasi als jemanden dargestellt, der ein bisschen Angst hat vor Damien Priest, der seine Aura verloren hat, der sein Selbstbewusstsein verloren hat. Das, finde ich, kannst du bei einem Superstar wie Gunther nicht machen. Man hat das dann in dieses Match hineingenommen und dann hat man uns das erzählt, dass Damien Priest super selbstbewusst ist und Gunther ein großes Problem hat. Dann haben wir mit der Schulterverletzung begonnen und ab da hat das Match für mich alles verloren, denn du hast da grundsätzlich erzählt, ja okay, ohne der Schulterverletzung hätte Gunther das Ding komplett verloren und dann gab es einen Move und super lange Pause, Move, super lange Pause, Move, super lange Pause. Es war ein Last-Man-Standing-Match, ohne dass es ein Last-Man-Standing-Match war. Und das ist so super schade. Damien Priest, ich habe schon erwähnt, da waren Titelmatches dabei von ihm in seiner Weltschwergewichts-Championship-Regentschaft, die haben sehr viel Spaß gemacht, weil er und seine Gegner einfach neue Aspekte und neue Ideen in die Matches reingebracht haben. Das hier ist etwas, wo du für mich vor allem als Co-Main-Event etwas mehr Pace hättest bringen müssen. Und die Stiffness, die beide haben, ist hier irgendwie auch nicht so effektiv gewesen. Es hatte alles einfach keinen Impact für mich. Deswegen habe ich wirklich gestruggelt mit dem Match. 20 Minuten, es hat sich furchtbar lang angefühlt und erschwerend kommt dazu, dass dann Priest von Finn Balor attackiert wird und erneut Gunther quasi eine Hilfe bekommen muss. Das Einzige, was ihn rettet, ist, dass er Finn Balor sofort mit einem Big Boot erledigt. Das ist gut. Das ist wichtig und dass er das Match am Ende auch gewonnen hat. Das ist okay. Da hat man noch irgendwo Ansätze. Aber wenn du mir jetzt mit einer Fehde kommst zwischen Damien Priest und Finn Balor, tut mir leid, in den nächsten Wochen bei unseren Reviews bzw. Weekly Podcast, ich werde über diese Fehde nicht großartig viel sprechen, weil sie ist zu Ende erzählt. Es geht um nichts. Damien Priest hat die Fehde gewonnen. Und das ist super faul. Ich finde das so faul. Das ist so schade, dass man sich nicht mehr einfallen lässt bei diesen Superstars. Ja? Von daher, ja, Damien Priest, das ist ja bitter für ihn, denn sein Stock, nenne ich mal, seine Aktie war sehr, sehr weit oben, hat auch in diesem Jahr eigentlich deutlich gewonnen, dass man ihn in eine so furchtbare Fehde steckt und eine uninteressante Fehde wie Finn Balor, hat er nicht verdient. Und Gunther auf der anderen Seite, ich verstehe nicht, warum man da vom Weg abgekommen ist und ihm so ein Gimmick gegeben hat, wo er irgendwie sein Selbstbewusstsein verliert und seine Aura und nervös wird, weil Damien Priest ihn in seinen Promos unterbricht. Also weiß ich nicht, wer das als gute Idee empfunden hat und wo man da die Logik drin gesehen hat, dass man dann hervorgeht als jemand, der einen größeren Wert hat als Weltschwergewichts-Champion. So kommt Gunther jetzt heraus und jeder denkt sich, naja, der nächste Herausforderer wird ihm diesen Titel abnehmen. Ja? Kann auch gut möglich sein. Ja? Weiß ich nicht, wer der nächste Herausforderer wird. Und die andere Sache mit Damien und Finn, wie gesagt, tut mir leid, aber ich kann über diese Fehde nicht sprechen, weil ich bin durch damit. Das ist mir zu wertvoll, die Lebenszeit, weil ich sehe darin einfach auch kein gutes Match. Ich sehe darin keinen Mehrwert. Ich sehe darin keine Logik. Und das nervt mich sogar. Also das ist für mich ein absoluter Sternabzug für dieses Match. Generell. Du hast gesagt, Meltzer könnte das Match gut finden. Also ich weiß gar nicht, wie man diesem Match 3 Sterne geben kann. Weil echt nie, es ist nichts passiert, 20 Minuten. Man hat zugegeben natürlich eine Match-Story gehabt. Okay, die Schulterverletzung von Damien Priest. Okay, das akzeptiere ich. Aber puh, das war wirklich brutal langweilig. Und es ist irgendwo leider ein konsequenter Weg von Gunther im Moment nach unten. Das ist sehr enttäuschend für mich. Ja, wir hatten ja auch bei Gunther gegen Cody nicht so ein dolles Gefühl und Meltzer hat über 4 Sterne rausgeknallt, weil es ja eben auch sauber und solide sehr, sehr ordentlich geworkt war. Und das hier geht in die gleiche Richtung. Es wird nicht bei 4 Sternen landen, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich würde so 3,5 würde ich sehen, wird Meltzer geben. Und ich habe damit eben Probleme, weil ich bin da auch bei Chris. Ich fühle das genau wie du. Vielleicht sind wir da auch einfach zu sehr Popcorn. Banausen, keine Ahnung mehr. Also, wobei, New Japan sind wir ja auch mit klargekommen, über weite Strecken. Und ja, also da werden die Matches ja auch ein bisschen langsamer aufgebaut, um dann nachher richtig zu zünden. Hier zündet am Ende ja nicht viel, muss man sagen. Also die Finish-Phase ging ja komplett flöten. Und deswegen bin ich da bei Chris. Main Event, das Wargames-Match der Jungs. Die Bloodline neu kam geschlossen raus, also Solo mit Jacob Fatu, Tama Tonga und Tonga Loa und Big Bronson Reed mit einem interessanten Einspieler auch, wer woher kommt und was sie so machen, fand die eigentlich ganz gut. Ich glaube, Jacob Fatu hat sich vorgeschlagen gesagt, dass er seinen Tribal Chief lieben würde. Das hat man auch im ganzen Match immer und immer wieder gesehen. Und das Stichwort MVP hat Chris bereits genannt. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Die neue Bloodline wurde mit interessanten Entrances eingeläutet. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge noch richtig zusammenkriege, aber ich glaube, als erstes kam Jimmy Uso rein, dann kam Sami Zayn als zweites und dann kam schon CM Punk als drittes. Das war interessant. Und dann als viertes Roman. Das war auch bemerkenswert, dass Roman als vierter und nicht als letzter in die Halle kam. Und genauso interessant war, dass die auch alle sich dann in den Käfig schon bewegt haben. Man hat dann da auch schon bei der Entrance gesehen, Reigns begrüßt Jimmy, Reigns begrüßt auch Sammy. Und bei Punk hat er nur einen merkwürdigen Blick übrig und ist dann mit allen in den Startkäfig, will ich mal sagen, reingegangen. Danach kam Jay, das fand ich interessant, dass er quasi die Main Entrance bekommen hat, die des Superstars. Und er war auch derjenige, der das Match für sein Team logischerweise dann auch begonnen hat. Pop relativ groß, wenn man bedenkt, dass wir hier eine Crowd hatten, die nicht so steil gegangen sind. Dafür waren dann auch seine Yeet-Move-Reaktionen relativ gut. Und im Ring hat gewartet Tama Tonga, der immer wieder so ein bisschen seinen Coolness-Faktor andeutet und ihn dann auch teilweise selbst wieder kaputt macht. Also ich weiß nicht, der Typ, der könnte so viel cooler sein, wenn er nicht dann teilweise ganz merkwürdige Sachen noch dazu macht. Aber das ist Geschmacksfrage. Viele finden ihn vielleicht auch so cool und viele finden ihn vielleicht auch so einfach blöd. Ich finde Tama Tonga, der hat was an sich. So, und dann hatten wir ganz normal die Wargames Stipulation. Man prügelt sich also wie gehabt durch die Gegend, bis alle im Ring sind. Es war hier auch, finde ich, nicht so, wie es vor 2 Jahren war, dass da die ganze Zeit über was knisterte. Dass auch, sag ich mal, die Zeit, bevor alle im Ring waren, irgendwie jetzt was Besonderes wäre. Habe ich zumindest so gesehen. Was ich nur interessant fand, dass als Tonga Loa in den Kampf eingreifen wollte, der gute Solo gesagt hat, halt, du bleibst bitte jetzt hier und hat dann Bronson Reed, glaube ich, vorgeschickt. Nee, doch, nee, Nee, er hat Jacob vorgeschickt. Ich glaube, Bronson ist Jacob, schon früher. Genau, Bronson ist schon früher reingegangen und er hat dann Jacob losgeschickt, der dann auch entsprechend losgetiert ist. Da gab es auch schon einen Ho-Pop aus dem Publikum. A, weil Solo die Entscheidung getroffen hat und B, weil es eben Jacob war, der dann kam und alle dachten, okay, wenn Jacob kommt, dann passiert auch was und ist auch was passiert. Und da wollte Roman natürlich nicht zurückstehen, denn als beim nächsten Mal der Käfig bei den Faces aufging, wollte Punk sich auf den Weg machen und Roman sagte nein und hat Sammy losgeschickt. So, also das waren so kleine Sticheleien, aber das ist irgendwie storyline-mäßig interessanter als das, was im Ring passiert ist, finde ich. Über weite Strecken war es dann eigentlich nur, ich will nicht sagen Zeittotschlag, dafür wäre es viel zu disrespektierlich, das will ich auch nicht machen, aber es ist so storyline-mäßig jetzt nicht allzu viel passiert. Interessant, und ich habe es genauso wenig gekauft wie die Crowd, war Punks Entrance, der wieder seinen Werkzeugkasten genommen hat und nochmal alle Heels warten auf Punk. Punk holt sich seinen dusseligen Werkzeugkasten. Punk geht in den Ring und alle Heels greifen nacheinander an, sodass Punk mit dem Werkzeugkasten auch alle nacheinander platt machen konnte. Das hat die Crowd in der Halle, sag ich mal, so ein bisschen zurückhaltend aufgenommen, das Ganze. Ist auch egal. Aber am Ende war es dann so, als Reigns in den Ring kam, hatten die Heels, die Faces komplett abgefrühstückt. Reigns kam in den Ring, das heißt, er kam erstmal gar nicht in den Ring, weil Solo ja eine großartige Idee hatte, nämlich den Ring einfach abzuschließen und ihn zu fragen, ja, was willst du denn jetzt machen? Mein erster Gedanke war, dann klettert er eben rein. Ja, die Leute klettern ja alle naselang aus dem Ring rein und in den Ring rein und aus dem Ring raus. Ja, das hat dann auch Roman dann relativ schnell gemerkt, ja, dann krabbel ich einfach mal rein. Sah jetzt auch nicht so geil inszeniert aus, wie dann die Heels versucht haben, ihn davon abzuhalten. Also da stimmte auch durchaus nicht jeder Move bei den Jungs. Ja, das kann man auch ruhig sagen, bei Roman's Entrance war es so. Und auch bei dem Spear, den er dann nachher Punk verpasst hat, musste er auch ein bisschen abwarten, weil die anderen beiden noch nicht fertig waren. Das sind so Kleinigkeiten, die hier, finde ich, aufgefallen sind. Ist jetzt auch nichts Schlimmes, ja, aber es fiel eben auf. Da gab es andere Wargames-Matches, wo es zumindest nicht so wahrnehmbar war, wenn es überhaupt solche Abstimmungsprobleme gab. So, die Story des Wargames-Matches war eigentlich relativ schnell erzählt. Es ging darum, dass Punk und Reigns eigentlich die ganze Zeit über Abstimmungsprobleme hatten und Punk immer wieder deutlich gemacht hat, Alter, ich bin hier eigentlich nur, um Paul Heyman einen Gefallen zu tun. Als Reigns sein Team sozusagen wieder stabilisierte, hat er jeden per Hand hochgehoben, nur nicht CM Punk. Der musste von selbst aufstehen. So, da gab es auch gleich großes Gekappel. Heyman musste weinend, bettelnd, schreiend an den Käfig kommen und doch die beiden darauf hinweisen, dass wir hier er hat laut geschrien, Wargames-Match haben und doch wenigstens für dieses eine Match, das doch bitte funktionieren sollte. Ja, und dann hat man sich versucht zusammenzuraufen und so ging es dann hin und her. Interessant war, ich dachte, das darf nicht sein. Bronson Reed hat sein Big Splash nicht nur vom obersten Seil gezeigt, sondern er hat es vom Käfig gezeigt. Ich dachte, also auch jetzt, Alter, das kann nicht gut für die Knie sein. Also, er hat es auch geil gemacht, muss ich sagen. Es sah auch safe aus, wie er es gemacht hat. Aber es kann nicht gut für die Knie sein. Aber wenn du es so machst, hat er es, finde ich, sehr, sehr geil abgefangen. Reigns lag auf dem Tisch. Bronson Reed krabbelte auf den Käfig, setzte da seinen Big Splash an, sprang auch tatsächlich runter. Aber Punk war es, der Roman Reigns vorher noch wegziehen konnte. Also er hat ihn gerettet. Und ich fand, das hat Reed so großartig gemacht, wie er das Ding durch den Tisch hat knallen lassen. Also sein Körper ging da durch. Das wirkte echt gut abgefangen aus. Also Props hier an Bronson Reed. Das hat er wirklich großartig gemacht, fand ich. So, und damit war klar, also Reigns kann sich auf Punk verlassen. Wenn es hart auf hart kommt, wird Punk ihn retten. Deswegen hat Reigns dann Punk auch tatsächlich beim nächsten Mal, als er am Boden lag, auch hochgehoben und man hat sich dann entsprechend wieder zusammengerauft. Das war nachdem der Spear, oder war es nachdem oder bevor der Spear gegen Punk? Das war nachdem. Meinst, als er Punk gespeart hat? Genau. Ja, es war danach, ja. Moment, der Spear gegen Punk war nachdem Punk ihn gerettet. Davor. Genau, also erst kam der Spear und danach hat Punk ihn gerettet. Passt ja auch irgendwie, sag ich mal, jetzt hat Punk auch ein Opfer gebracht. So genau, so müsste man es machen. Und so war es dann ja auch. Was hatten wir noch in diesem Match? Interessant und für mich auch absolut der MVP des Matches war Jacob Fatu. Ich habe das Gefühl, der war überall. Der war überall. Er hat auch jede Sekunde gesellt. Entweder hat er gesellt, wie sehr er Solo liebt und anhimmelt, fast schon anbetet. Oder er hat sein Knie gesellt, wo ich dachte, Alter, so wie er da runtergeschossen, das sah auch ein bisschen verbotscht aus tatsächlich, dieser eine Move. Er hat ja immer diesen oberste Seil Springboard Moonsaulting da immer rausgeknallt. Das ist ja so ein Signature von ihm. Und das wirkte tatsächlich, ob er diesmal wirklich daneben geknallt ist. Und ich dachte, au, au, au, er hat sein Knie jetzt wirklich kaputt. Ich weiß nicht, ob er es kaputt gekriegt hat. Sein Selling war auf jeden Fall überragend. Es wirkte auf mich so, als ob es matchmäßig geplant war, dass er sich da am Knie so verletzen soll und das entsprechend zählen soll. Aber Mann, war das Selling gut. Auch die Referees sind da hingegangen. Auch, ich glaube, Tongaloa ist hingegangen, hat mal nachgefragt. Sag mal, Selling oder real? Und auch danach ist er durch den Ring erstmal so ein bisschen gehüpft, nachdem er lange Zeit weg war. Was hat er noch gemacht? Chris, sag mal, was hat er noch? Er ist doch auch vom Käfig, also Jimmy ist vom Käfig auf jeden Fall gesprungen, als er Jacob ausgeschaltet hat, der auch auf dem Tisch lag, das sah auch gut aus. Aber was war denn Jacobs krasser Move? Der hat noch irgendwie einen krassen Move gehabt, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen. Er hatte auch so ein, ich weiß nicht, wie man den nennt, wo er sich quasi auf das Seil fallen lässt mit den Beinen und dann mit den Oberschenkeln, ne? Mit den Oberschenkeln, genau. Und dann tut quasi die Schwerkraft ihres und er macht einen Salto und landet auf seinen Gegner. Ja, das ist ja auch so ein Standard-Move von ihm. Das ist jetzt, glaube ich, kein Wargame-Signature, so nach dem Motto. Aber er war unglaublich intensiv. Er war, also wirklich, ich habe noch nie selten so ein großartiges Selling gesehen. Auf jeden Fall, am Ende des Tages hat dann die Bloodline mit einer Willensentscheidung und wir alle zusammen, nachdem Punk dann ja auch da war, haben sie es dann auch geschafft, das Match zu gewinnen. Also Hintergrund war, man musste Jacob ausschalten. Das hat dann eben Jimmy Uso dann nachher gemacht durch diesen Big Splash durch den Tisch, auch vom Käfig. Der ging diesmal durch. Bronson Reed hat ihn ja gegen Reigns nicht durchgekriegt, weil Punk ihn gerettet hat. Jimmy Uso hat ihn durchgekriegt gegen Jacob Fatu und der war dann auch erstmal platt. Am Ende stand es dann so, dass die ganze Heel Bloodline ausgeschaltet war. Nur Solo war noch da, wurde dann eingekreist von allen Faces. Roman ging auf ihn zu und hat die Arme ausgebreitet und sagte, Motto, pass auf, wir können noch zurück. Du musst jetzt einfach nur wissen, was los ist. Ich fand es großartig, dass Solo hier nicht irgendwie auf feigen Heel oder so gemacht hat. Er hat die Flucht nach vorne angegriffen und wollte seinen Samoan Spike auch ansetzen, wurde aber von den Usos abgefangen. Ich glaube, erst Jay Superkick, dann Jimmy Superkick, dann Doppel Superkick, dann Helluva Kick von Sammy, dann Go to Sleep von Punk und dann der Spear von Reigns. Cover 3-2-1, Ende und die Bloodline hat gewonnen. Ich fand das, was nach dem Match passiert ist, großartig. Ich habe es gekauft und zwar alles. Man hat so ein bisschen mit dem Nostalgie-Effekt gespielt. Die Usos und Sammy haben, finde ich, großartig verkauft. Wirklich großartig. Auch wie, also Sammy war auch ein extrem wichtiger Faktor in diesem Match. Er hat kaum Match-Moves gehabt. Er war kein prägender Faktor im Match. Aber was er an, sag ich mal, Kit für dieses Match war, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, glaube ich. Wie er da so die emotionale Komponente war, das ist auch genau sein Ding. Das macht er auch besser als viele andere. Und hier hat er wieder geglänzt. Also hier dann diese herzliche Umarmung zwischen Jay und Jimmy und zwischen Sammy, auch zwischen Roman, die also originale Blatt, dann hat sich umarmt. Dann sind sie rüber zu Punk. Dann stand Reigns alleine und dann Sammy, Jay und Jimmy haben dann Punk auch umarmt. Und am Ende gab es dann auch den Handshake zwischen Punk und Reigns. Und die Original Bloodline-Geste, alle recken die rechte Hand mit dem Zeigefinger hoch. Nur Punk macht seine Gotos Liebgeste. Großartig auch, als sie alle aus dem Ring rausgegangen sind. Jay und Punk wussten gar nicht, wer wem die Ringseile hochhalten sollte, um die Respektbekundung zu machen. Draußen war Paul Heyman, der nimmt zuerst CM Punk lange in den Arm. Punk sagt auch, ich werde auf dich zurückkommen wegen des Gefallens, nur dass du Bescheid weißt. Und dann kam Reigns die Treppe runter. Heyman stand bereits unten, hat ihn in seiner typischen Heyman-Anbetegeste, ich liebe sie so sehr, angebetet. Und Reigns ging zu ihm, hat ihn dann am Hinterkopf so ein bisschen getätschelt. Mein Wiseman, du bist wieder da. Und Heyman war so glücklich. Und so gingen sie dann zurück und haben nochmal beim Ausgang die Bloodline-Geste gemacht. Interessant hier, dass Punk sich ein bisschen vorgedrängelt hat, damit er in der ersten Reihe steht und seine Gotus-Lieb-Geste gebracht hat, während Heyman die übliche Anbete-Geste gemacht hat. Wir haben im Vorfeld sehr viel drüber gesprochen. Von wegen, das haben wir alles schon oft genug gehabt. Es ist kalter Kaffee, man kocht ihn nur wieder auf. Alles richtig. Will ich überhaupt nicht gegen angehen und ich verstehe alle, die das so sehen. Aber ich habe hier trotzdem wieder was gefühlt. Und es hat sich richtig gut angefühlt. Es war die alte Bloodline, es war Sami Zayn, es war Punk und Reigns, die es auch gut gemacht haben. Heyman war ein extremer Faktor. Solo war stark, muss man sagen. Und der MVP des Matches für mich, Jacob Fatu. Also quasi alles, was ab 5 gegen 5 gelaufen ist, war, finde ich, absolut großartig. Alles, was vorher gelaufen ist, war solide. Man hat das dann so ein bisschen mit der Matchgeschichte wieder aufgefangen oder auch mit der Geschichte im Vorfeld. Das hat für mich ja auch schon bei der Preview einigermaßen funktioniert. Auch übrigens das Hype-Video im Vorfeld, wo Punk und Reigns und Heyman sich da unterhalten hatten, was einige gar nicht gut gefunden haben. Ich fand es großartig tatsächlich. Also da ist was gerade. Da ist wieder richtig was. Für mich zumindest. Ich bin gespannt, wie die Fans es aufnehmen werden. Und Stichwort, ich habe viel gefühlt. Ich bin mal gespannt, Chris, was hast du denn gefühlt? A, in Bezug auf die Bloodline und dann in Bezug auf Jacob. Ja, also wenig überraschend ist auch Jacob mein MVP. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ich musste irgendwie relativ früh im Match dir schon schreiben, dass ich Jacob liebe, weil immer wenn die Kamera in diesen Käfig, also in diese, ich weiß nicht, dort wo die Superstars quasi warten, wenn die Kamera dorthin geblickt hat, hat man nur Jacob gesehen, der Solo anhimmelt. Es ist, aber er macht das irgendwie auf eine sehr süße Art und Weise. Anders als Heyman, aber trotzdem beide in ihrer Art großartig. Ich fand das Match, dieses Wargames-Match fand ich gut. Das hat mir auch Spaß gemacht, hatte auch seine Länge in 42 Minuten, aber was mir hier sehr, sehr gut gefallen hat, du hast die Sachen schon angesprochen, sind eigentlich die Stories und die Geschichten untereinander. Also ich muss sagen, CM Punk und Roman Reigns in dieser Aufbewahrungszelle, nenne ich sie mal, fand ich Gold. Also mir hat das mega Spaß gemacht, weil sie sich extrem aus dem Weg gegangen sind. Es gibt schon ein paar herrliche Memes in den sozialen Medien. Und dann die Aktion, wo Sammy quasi, wo Punk rausgehen wollte und dann hat Roman die Hand dazwischen gestellt. Das Raunen ging durch die Arena. Solche Kleinigkeiten gefallen mir sehr gut. Und Punk kann das auch sehr gut, Roman ebenfalls. Im Ring selbst hat man diese Geschichten auch weiter gut erzählt. Also dieser Spear gegen Punk und dann die Hilfe. Ich muss sagen, super getimt. Also ich habe mir eh gedacht, puh, wie wird man das jetzt hinbekommen? Aber das war wirklich so Sekunden. Dann ist Bronson Reed schon runtergeknallt. So hat man ihn gut rausgenommen aus dem Finish und auch Jacob, der ja absurd liefert. Also dieses No-Selling ist ja natürlich in der Wrestling-Community so ein Thema, aber ich finde, wenn man es richtig einsetzt, ist es ziemlich cool. Was ich halt gar nicht fühle, ist, wenn irgendwie 20 Superkicks kommen und der nächste Move ist ein Piledriver vom Gegner, der den Superkick abbekommen hat. Ja, also das fühle ich nicht, aber Fatu, der quasi die Aktion von Punk nicht zählt und dann komplett eskaliert. Bei ihm fühle ich es gerade. Die Intensität in seinem Gesicht ist absurd. Die Athletik, habe ich schon angesprochen, ist ein Wahnsinn. Es macht unglaublich Spaß. Und es war wichtig, dass er auch relativ früh reingekommen ist, in Anführungszeichen, um einfach diese Wartezeit nicht nur mit seiner Aktion, sondern auch mit seiner Präsenz zu einfach leichter zu machen. Ja. Von daher haben mir diese Situation eigentlich sehr gut gefallen. Das Finish oder die Situation nach dem Match finde ich eigentlich auch interessant und spannend, dass du es ansprichst, weil ich war da auch drin. Normalerweise drehe ich meistens schon ab, wenn da irgendwie der Main Event vorbei ist, aber hier irgendwie fand ich das schon cool. Also die Umarmungen, das ist so irgendwie, okay, wir sind durch diesen Krieg gemeinsam gegangen und der Handshake auch zwischen Punk und Roman. Ich bin froh, dass die beiden sich zum Beispiel nicht umarmt haben, weil das hätte dann nicht gepasst. Sie haben genau richtig die Sache bis zu einem Punkt gebracht, wo ich sie als logisch und gut empfinde. Also ich fand das ziemlich cool. Auch die neue Bloodline ist hier für mich ganz gut davon rausgekommen. Tama Tonga hast du angesprochen, für mich irgendwo auch eine tolle Performance. Ich glaube, er versucht gerade ein bisschen, sich auch hervorzuheben in einem Stable, wo es sehr, sehr schwierig ist. Also er versucht sehr, sehr viel auch außerhalb von In-Ring-Sachen in seinen Charakter zu bringen. Und das hat für mich in diesem Match sehr gut funktioniert. Auch Solo. Die letzten Wochen waren schon sehr gut. Und ich finde auch hier am Anfang, wie er dirigiert hat, natürlich, dass er den Käfig absperrt, das weiß nicht, das war irgendwie doof und blöd, aber ja, das ist irgendwo die WWE-Logik, mit der wir leben müssen. Bronson Reed, der hat, haben wir schon immer gesagt, passt einfach gut dazu. Und deswegen, so unterm Strich fand ich dieses Match eigentlich irgendwo sehr, sehr interessant und nicht so langatmig. Also es hat schon hier gezeigt, was Wargames ausmacht. Es braucht irgendwie einfach eine Story, auch zwischen den Superstars, und das hatten wir halt bei der OG Bloodline natürlich auf einer sehr guten Art und Weise. Auch Jimmy und Jay irgendwie, wo die Kommentatoren auch es gut gemacht haben, die Vergangenheit als ein super Tag-Team, und dann was auch in der jüngsten Vergangenheit passiert ist, dass man den gemeinsamen 1D schon lange nicht mehr gesehen hat und alles. Also das war schon gute Arbeit und hat mir gezeigt, wovon Wargames lebt, und es ist einfach wichtig, eine Match-Story zu haben, um diese Wartezeit zu überbrücken, und das konnte man hier eben ganz ordentlich machen. Also lässig, hat mir Spaß gemacht. Also ein guter Main Event und bringt natürlich jetzt eine spannende Situation, weil für mich ist jetzt die neue Bloodline nicht komplett so beerdigt. Ich glaube, viele haben sich dahingehend beschwert, dass sie hier verloren haben, aber man kann darauf aufbauen, denke ich. Was die neue Bloodline angeht, ob die jetzt zusammenbleiben, ich weiß nicht. Also Punk hat ein Favor quasi von Heyman, den er einlösen möchte. Weiß jetzt nicht genau, um was es sich da handelt, weil Roman eben kein Champion ist. Also ein Titelmatch kann es mal nicht sein. Dennoch hast du hier natürlich Nostalgiefaktor pur gehabt, und ich glaube fast, dass es logisch wäre, wenn sie jetzt wieder alle getrennte Wege gehen, weil sie eigentlich ihr Ziel erreicht haben. Ja? Und ein kleiner Teil von mir, und dann bin ich hier schon am Ende, hat irgendwie auch gewartet, dass Rocky nochmal rauskommt und irgendwie so irgendeinen Move macht oder irgendeine Szene, aber es hat so gepasst. Ich fand auch das letzte Bild sehr gut mit den Fingern und dem Go-to-Sleep-Zeichen von Punk, ein nettes Visual und irgendwo so ein netter Abschluss von der Series. Also war ich hier grundsätzlich zufrieden. Wie gesagt, bis auf ein paar Wartezeiten war das ein sauberes Match, das für mich tatsächlich mehr von der Story und den Mimiken und Gestiken von den Superstars gelebt hat, und ich habe das gefühlt. Ja, es war so ein bisschen wie 2022. Da ging das Ding knallhart. um die Match-Story. Damals war Sami Zayn der MVP, der wirklich nicht nur den emotionalen Kit hatte, sondern auch die High-Spots im Match und immer die Bullet sozusagen genommen hat für Reigns und am Ende sich dann auch gegen Kevin so und so geturnt hat. Also es war wieder so ein Storytelling-Match, aber es war eben auch wrestlerisch was dabei. Ne? Also die krassen Spots waren da, wir haben es schon gesagt, Bronson Reed, das ist schon heftig, was er da macht. Und das muss er sich auch echt überlegen. Also, aber es ist seine Entscheidung natürlich, oder die von den Kreativen und ihm. Und Jimmy auch dann einen krassen Spot vom Käfig. Das ist dann auch, sag ich mal, was für die Trickkiste sozusagen. Du sagst es, man muss jetzt gucken, ob die sich vielleicht wieder auflösen. Ich hoffe nicht, denn man hat sich ja nicht zusammengetan, einfach nur um jetzt irgendwie, ja, warum eigentlich, sondern idealerweise ja schon, weil da auch ein bisschen emotional was hintersteckt. Jetzt muss Reigns eben mit seiner Bloodline, sag ich mal, herrschen durch Teilen und Gefühle statt Befehle und so. Von mir aus können sie gerne noch zusammen bleiben. Ich hoffe es auch. Punk wird jetzt ja rausgehen wieder. Aber ich mag es, wenn es gute emotionale Stables gibt. Und deswegen bitte lass die Bloodline 1 noch zusammen. Bei der Bloodline 2 könnte man jetzt sagen, eigentlich ist der Drops jetzt ja gelutscht. Er wird aber nicht gelutscht sein. Und ich glaube auch, dass man es erzählen kann. Also unser geschätzter Thorsten, der nachher tatsächlich die Regie wieder hier übernehmen wird, der vertritt die Auffassung, meine Güte, eigentlich ist das Ding ja auserzählt jetzt. Und ich meine, ja, kann ich auch nachvollziehen, verstehe ich, sehe ich auch so wie er ein Stück weit, habe ich ihm auch so gesagt. Allerdings, es wird wohl, wie ich schon andeute, weitergehen. Einmal haben die Kommentatoren es sehr, sehr deutlich gemacht. Sie haben gesagt, ja, Solo hat jetzt verloren, aber er trägt immer noch die Ula Falla. Mein Kommentar dazu, was für ein Schwachsinn. Ja, aber offenbar ist das wohl ein Faktor, um das Ganze jetzt weiterzuführen. Ob das zwingend ist, keine Ahnung, aber es ist eine Andeutung seitens der Kommentatoren. Aber einen ganz anderen Faktor, der ist mir eben erst während des Podcastes so eingefallen, der durchaus stichhaltiger ist. Man hat, finde ich, bei der neuen Bloodline eins in diesem Match gesehen, im Vorfeld tatsächlich auch, gerade durch Jacob wird das sehr deutlich, da wird uns erzählt, dass da wirklich Emotionen bei sind. Ja, Solo hat sie dann alle entweder mit Fistbump oder lange in Arm genommen, auch Tamatonga und Tongaloa und so weiter. Und Jacob betet ihn ja geradezu an, wie wir gelernt haben. Meine Güte, dann haben sie eben verloren. Ich meine, Kevin Owens hat gegen die Bloodline immer verloren und hat jahrelang sozusagen gegen die Bloodline gekämpft. Das heißt, man kann sagen, gut, jetzt hat Solo eben mit seiner Bloodline verloren. Wenn seine Bloodline aber immer noch emotional treu zur Fahne steht, ja, dann werden sie ihm einfach immer weitermachen. Das wird storyline-mäßig jetzt natürlich eine gewisse Herausforderung, das weiter zu erzählen und frisch zu halten. Aber so wie dieses Bloodline-Match hier emotional erzählt und inszeniert wurde, Bloodline-Wargames-Match, habe ich tatsächlich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, gar nicht so große Probleme damit, wenn man es weiter erzählt. Ich hoffe sehr, dass die neue Bloodline zusammenbleibt. Ich spreche auch wirklich also aus emotionalen und Konsequenzgründen wirklich für sie, sie zusammen sein zu lassen, weil sie jetzt verloren haben. Aber es kann eben ihre Gefühle nicht auseinanderbringen, die sie füreinander offenbar ja haben. Und Solo scheint ja als der emotionale Tribal Chief da jetzt anerkannt zu sein. Reigns hat ja auch gesagt, als er vor Solo stand, er hat die Arme ja ausgebreitet, komm, wir können noch miteinander und so weiter. Und Solo sagte, nein, ich bin noch voller Hass und so. Das kannst du weitererzählen. Du musst es eben nur gut weitererzählen. Und wenn es jetzt um die Ula Falla gehen sollte, würde ich es nicht so wirklich gut weitererzählt finden, weil man dann wieder diesen blöden Blumenstrauß da in den Vordergrund stellt und nicht irgendwie die Emotionen, die hier wirklich gut erzählt worden sind, finde ich. Also mal gucken, wie es weitergeht. Außerdem haben wir ja noch irgendwie einen Hollywood-Star, der eventuell ja auch, wenn er irgendwie seine nächsten Filmprojekte abgekaspert hat, jedenfalls zu Mania sich wieder ins Spiel bringen wird, so wie es aussieht. Genau weiß man es bei ihm natürlich nie. Und da müssen wir auch mal schauen, was da passiert. Also ich hoffe, die alte Bloodline bleibt. Ich hoffe, die neue Bloodline bleibt auch. Und man guckt jetzt, wie sich es bei der nächsten Raw-Ausgabe und in den nächsten Raw-Ausgaben auch weitergeht. Wir haben ja auch noch einen Royal Rumble. Da wurden wir auf YouTube, glaube ich, auch gefragt. Ich weiß halt jetzt gerade nicht von wem so spontan, ob im Rumble nicht Bloodline 1 gegen Bloodline 2 treffen könnte. Halte ich durchaus für möglich. Und ich hielt es auch nicht für schlecht, wenn du es gut erzählst. Warum denn nicht? Ja. Und dann kannst du da auch noch ein, zwei neue Faktoren reinbringen. Du kannst im Schatten oder im Fahrwasser der Bloodline 1 gegen Bloodline 2 Geschichte, kannst du auch neue Stars elevaten, die sich da irgendwie dann irgendwie einbringen und heldenhaft gegen die kämpfen und was auch immer. Gunther ist ja auch im Rumble so sternaufsteigmäßig mal inszeniert worden. Warum nicht? Also, das kann man machen und ich finde, da fühlt man dann auch wieder was. Chris hat es gefühlt, ich habe es gefühlt. Und das muss WWE auch irgendwie im Under- oder Midcard-Bereich hinbekommen. Das wurde bei diesem Pay-Per-View, finde ich, so deutlich. Wenn die Fans drin sind und wenn sie connecten, und mit Sheamus kannst du einfach connecten derzeit, weil man muss ihn eigentlich mögen, so den alten Mann, wie er immer gesagt wurde. Ludwig Kaiser musst du einfach doof finden. Und Bron Breakker, muss man nicht. Viele können mit ihm nichts anfangen. Aber ich finde, man sollte akzeptieren, dass der im Ring wirklich steil nach vorne geht und auch ein gewisses Charisma hat. So, da funktioniert's. Bei der Bloodline hast du eine ewig lange Story und charismatische Charaktere. Trägt sich auch ein Stück weit von selbst. Bei den Mädels hast du derzeit Probleme, weil Connecten schwer ist, weil du die Liv Morgan, Rhea Ripley, Dominik-Story totgeritten hast und im Schatten darauf nichts aufgebaut hast, nichts wirklich Spannendes. LA Knight war, ich will nicht sagen One-Trick-Pony, das wäre viel zu fies, aber er hat sich overgebracht und hat sich auch overgehalten. Aber Nakamura kam aus dem Nichts und LA Knight war dann auch eben jetzt schon ein bisschen lange dabei. Hat auch funktioniert, hätte auch weiter funktionieren können, haben wir in der Preview gesagt, sage ich auch jetzt. Aber viel mehr war es dann nicht. Und bei Priest und Gunther ist es sauschwer gewesen derzeit. Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Also du musst da irgendwie so einen Connecting-Effekt hinkriegen. Wenn du das schaffst, super, dann funktioniert es auch im Under- bis Mid-Card-Bereich. Derzeit funktioniert es so richtig irgendwie nur bei den gerade von mir genannten Matches. Und bei Raw haben Chris und ich diese Tendenz ja nur auch schon länger wahrgenommen. Wir sagten ja schon länger, also irgendwie bei Raw, so richtig heiß, ist da eigentlich nur Breaker, Sheamus und Kaiser im Moment, so die Mid-Card-Geschichten. Und die Main-Storyline, so mit Gunther und so, ist auch nicht so wirklich heiß. Oder mit Rhea und Liv. Das catcht uns da schon länger nicht mehr. Und wenn ich so die Fanreaktion sehe, also mit Rhea und Dominik, so jetzt zumindest die deutschen Fanreaktionen bei uns auf der Startseite oder im Board, die denken auch, dass die Story mit Liv und Rhea nun doch langsam mal auserzählt ist. Ja, Chris, deswegen würde ich sagen, wir warten einfach mal ab, wie es weitergeht. Ja, jetzt haben wir bei Raw morgen schon die nächste Ausgabe. Wir werden dann den nächsten Wochenrückblick wieder machen und dann sind wir schon schlauer und können das alles mal sich setzen lassen. Wir haben unsere Review jetzt, glaube ich, erstmal fertig, aber natürlich gebe ich dir noch Gelegenheit zu einer Replik und zu abschließenden Worten, ist ja klar. Ja, vielen Dank. Also unterm Strich war das für mich ein ordentlicher Pay-Per-View. Also die Damen haben halt irgendwie so eine ungünstige Situation bekommen mit dem Wargames-Match ohne einer großartigen Fehde. Und du hast auch richtig angesprochen, evident wurde die Situation auch im Midcard-Bereich. Ja. Ob die jetzt besser wird mit noch mehr Titel, wage ich zu bezweifeln. Aber ich finde, man hat grundsätzlich irgendwo auch Potenzial mit Nakamura da was auf den Weg zu bringen, haben wir auch schon angesprochen. Natürlich, WWE konzentriert sich im Moment auf ihr Stand beim Bloodline und es funktioniert. Wie gesagt, da ist dann doch irgendwo, was man hinbekommt, die Emotionen zu aktivieren und dass man da mitfiebert. Und ich fand es jetzt auch nicht schlecht, wie man versucht hat, neue Leute zu involvieren und wie sie miteinander interagieren. Cody und Roman, Punk und Roman. In der Hinsicht war das für mich dann doch irgendwo interessant und hat mich unterhalten. Von daher, ich sehe den Pay-Per-View eigentlich in einem ganz guten Licht, jetzt nicht der beste in dem Jahr, vielleicht geht er langfristig auch ein bisschen unter, aber wie gesagt, ich finde es bei Survivor Series Wargames, glaube ich, sehr, sehr evident, wo der Pay-Per-View seine Schwächen und Stärken hat. Jetzt Richtung Neujahr wird, glaube ich, etwas nüchterner werden. Ich befürchte halt auch, dass man die Ulla-Falla-Geschichte noch aufnehmen wird zwischen Solo und Roman. Also ein Einzelmatch der beiden erwarte ich schon noch. Ob man das vorzieht auf Saturday Night's Main Event oder ob man beim Rumble irgendwas macht oder ob man es generell einfach unter dem Tisch fallen lässt, das Letztere erwarte ich mir nicht. Dafür hat man sie dann doch immer zu präsent auch in den Shows dargestellt. Also war das eigentlich alles ganz gut? Ich denke, der Pay-Per-View ist besser, wenn man spulen kann und ihn nicht live gesehen hat, sonst hat man da ein bisschen Probleme, glaube ich. Wir hatten da den Vorteil, dass man eben vor allem die Werbung, die viele, viele Werbung überspringen konnte und da bist du eigentlich relativ gut durch und unterhalten genug, dass man da sagen kann, ja, das passt, das ist in Ordnung. Und diesen Weg, glaube ich, ging Triple H über das Jahr hinweg auch. Also etwas, was man vielleicht auch im Jahresrückblick so besprechen kann. Also bin ich da sehr zufrieden und bin gespannt, was jetzt bei Raw und bei SmackDown passieren wird. Wir werden spätestens bei SmackDown dann auch erfahren. Bleiben die zusammen, die jeweiligen Stables? Bleibt nur ein Stable zusammen oder lösen sich beide auf? Das Letztere erwarte ich hier auch nicht. Also haben wir da definitiv super viel Themen, die wir dann in den nächsten Wochen noch besprechen werden. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wir haben dann ja noch einiges vor uns Und so trostlos das jetzt irgendwie aussah mit dem Dezember, es ist doch noch ein bisschen was da. Ja, wir haben noch unseren Mid-Dezember-Pay-Per-View. Wir haben jetzt den Faktor alte Bloodline gegen neue Bloodline unter neuen Vorzeichen mit der Personalie Punk und Heyman. Mal gucken, was Rocky noch macht. Uns hat zumindest das Storytelling im Main-Event sehr, sehr gut gefallen. Und ja, auf diesem Wege wird es dann ja in irgendeiner Richtung wohl weitergehen. Ob das Niveau so bleibt oder ob ihr das Niveau überhaupt ähnlich gesehen habt, ist ja ein ganz anderes Thema. Wir fanden es, wie gesagt, gerade im Main Event sehr, sehr stark erzählt. Und in dem Sinne gucken wir, was bei Raw rauskommt. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder, ich denke mal, am Donnerstag. Da machen wir dann den Wochenrückblick. Und in diesem Sinne, denke ich, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Boah, sind schon wieder eine Stunde 40 Minuten. Wir wollten eigentlich heute so 70 Minuten machen. Das wird bei uns irgendwie nie was. In dem Sinne, euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt fröhlich und bis dann. Tschüss. Ciao.